Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Bevor wir richtig loslegen, hat David eine Weisheit für euch. Nee, eigentlich hat die Sami Slimani. Und ich habe gerade überlegt, ob ich euch was vorlese aus dem Slimani-Prinzip, was wir hier natürlich immer beim Podcast auf dem Tisch liegen haben. Aber ich bin hier gerade hängen geblieben bei Samis Lieblingssongs. Und das ist eine Liste mit 5 Songs, die er und seine Schwestern hier in dem Buch auftun. Und ich meine, davon mal abgesehen, dass sein Musikgeschmack schwer diskutabel ist, weil da zum Beispiel Justin Bieber's Believe mit dabei ist oder Demi Lovato und Selena Gomez, soll er machen, ja, jedem das Seine, wie die Nazis schon gesagt haben, aber die... Wir fangen diese Podcast-Folge heute ganz besonders an. Ja, ist es halt so, dass, was ich interessant finde, ist, statt zu schreiben, was dieser Song, wie er den findet und so, schreibt er, hätte es nicht unsere treuen Fans gegeben, die immer an uns glauben und nun hoffentlich auch dieses Buch lesen, wären Dunia, Lamia und ich niemals so weit gekommen. Wir verdanken euch so viel, wenn du kurz vor dem Aufgeben bist, hör diesen Song. Das ist also, im letzten Satz geht er auf den Song ein, aber warum er diesen Song so gut findet, das weiß niemand und das gilt hier für jeden Song. Das ist so geil, also es ist so, als würdest du so eine Filmreview schreiben oder so. Oder ein Kuchenreview. Ich bin ein großartiger Mensch, übrigens. Ich habe so geil gebacken. Also ich muss echt mal richtig auf die Schultern klopfen. Ich kann so gut backen. Der Kuchen ist übrigens gut. Ja. So, das zu Sami Slimani. Sami, übrigens nochmal herzlichen Glückwunsch, dass du auch nach Berlin gefunden hast. Verlass diese Stadt. Es kann nur einen geben. In dieser Stadt. Wir haben diese Woche einen vollen Plan mit voll vielen Themen. Wir haben die Oscars. Ja. Das ist eine persönliche Sache, die mich super aufregt. Und eine andere Sache, wo wir beide regelmäßig das Kotzen bekommen, nämlich Made My Day, wurde unter anderem auch im Reddit-Forum vorgeschlagen. Wir haben Klau bei IGN, also bei der Gaming-Seite. Und wir haben Alex Jones und seine besten Theorien und was da diese Woche los war. Robin, womit fangen wir an? Willst du das Themenlotto anschmeißen? Das Themenlotto. Ich würde mal sagen, wir fangen mal an mit den Oscars. Da haben wir lange schon nicht mehr drüber geredet. Ja. Wer es nicht mitbekommen hat, die Oscars haben diese Woche eine dramatische Änderung angekündigt. Und zwar wird die Oscar-Verleihung in Zukunft nur noch 3 Stunden lang sein. Dafür werden sie... Was ja erstmal nichts Schlechtes ist. Was nicht Schlechtes ist, weil dann ist es vielleicht ein bisschen besser zu gucken. Ich hasse das auch. Ich bleib gerne wach nachts, um mir die Oscars anzugucken. Wenn man dann bis um 5 Uhr morgens wach bleiben muss, ist schon irgendwie blöd. Also das ist wahrscheinlich tut es dem Ganzen gut. Was so ein bisschen fragwürdig ist, dass sie dafür halt manche Kategorien in der Werbepause einfach so nebenher rausschmeißen. Das heißt, Leute, die vorher die Aufmerksamkeit bekommen haben für ihre Leistung, werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr so sehr gewertschätzt. Ja. Das ist natürlich schade. Also was, glaube ich, passieren soll, ist, dass sie in der Werbung also das ganze Ding ablaufen lassen und danach wird dann ein Zusammenschnitt der Preisvergabe irgendwie gezeigt. Hier ist der Preis, danke, tschüss. Also die ganzen Reden werden rausgeschnitten. Was ja das Schöne ist, also ich finde das so toll, dass halt durch die Oscars auch mal Leute ins Rampenlicht kommen, die halt sonst nie auf der Bühne sind. Also dass halt auch der Typ, der sonst das Soundmixing macht, mal sagen kann so, ey, danke Mama, dass du mir das ermöglicht hast. Ja, aber wobei ich sagen muss, ganz häufig ist es dann halt wirklich, auf der einen Seite sage ich mir auch, es muss nicht jedes Mal eine strahlende Rede sein, es kann ja auch ein kleiner herzlicher Moment sein, aber du hast halt schon viele Leute dabei, die ihren Zettel rausholen, alle Namen vorlesen, die sie jemals gehört haben und dann gehen sie von der Bühne. Selbst die großen Schauspieler machen das. Das wäre aber dann mein genereller Vorschlag. Dann würde ich sagen, pass auf, anstatt einfach irgendwelche Kategorien zu schneiden, präventiv, schneide doch einfach alles. Nimm das halt irgendwie mit 10 Minuten Verzögerung raus, hol dir einen guten Cutter, weil das müssen sie in dem Fall ja auch wohl machen, das ist ja wirklich nur mit kurzer Verzögerung. Ja. Und schneid halt alle Momente aus Reden, die lame sind, halt vorher raus, sodass halt diese ganzen Namensnennungen halt nicht mehr drin sind. Ja, wobei, ne, also dann hast du wieder das Problem, so dass dann Leute... Dann nennt keiner mehr Namen, weil sie ja wissen, sie hören sowieso nicht und dann hast du das Problem direkt. Ich meine, ich kann das schon verstehen, so, also gerade bei Filmen sagt man ja immer wieder auch, Tom Cruise hat neulich erst wieder jetzt in der Pressetour von Mission Impossible ist er die ganze Zeit dabei zu sagen, ich will den Dank gar nicht annehmen oder die Lobpreisungen, weil das ist halt ein Team-Effort. Und gerade so bei Actionfilmen, wie er sie macht, ist es halt Tom Cruise noch das kleinste Rad in diesem großen Konglomerat aus Dingen, die da passieren. Er hat sich ja weder die Story ausgedacht, noch in irgendeiner Form. Ja, gut, bei ihm ist es noch was anderes wahrscheinlich, ja. Aber ja, das ist aber gar nicht der Aufreger bei den Oscars. Nee. So, das ist schon schade für einige Leute, aber was wir sehr krass fanden, ist, und das habe ich nicht gewusst, ist, dass die Macher des Webvideopreises heimlich, weil man hat ja lange nichts von ihnen gehört, zu den Oscars gewechselt sind, offenbar, und dort die Regie übernommen haben. Denn es gibt jetzt eine Kategorie für Outstanding Achievement in Popular Film. Das heißt, sie haben in den letzten Jahren sind die Quoten runtergegangen beim Oscar. Es ist so eine Sache, wo selbst Trump letztes Jahr getweetet hat, haha, eure Quoten sind nicht mehr dolle. Was man dazu sagen muss, ist es trotzdem immer noch in Amerika das zweitmeist geguckte Fernsehereignis überhaupt nach dem Super Bowl. Ja. Und auch weltweit, ich glaube, neben der Weltmeisterschaft und der Olympiade und dem Super Bowl und so weiter, hat auf jeden Fall ganz weit oben mit dabei bei den Top-Events überhaupt. Die hatten, glaube ich, 26,5 Millionen Views. Aber schwitzen halt offenbar und haben sich gedacht, wie kann man dem entgegenwirken, denn bei unserer Oscar-Verleihung werden ja häufig Filme ausgezeichnet, die es auch wert sind, weil es hier um künstlerische Feinheiten geht. Wir nehmen einfach Popular-Film, also ich kann mir gar nicht erklären, was Outstanding Achievement in Popular-Film bedeuten soll. Ja, wahrscheinlich, dass du halt, also wahrscheinlich Transformers, weil viele Leute zugeguckt haben. Ich kann ja jetzt schon sagen, wer dieses Jahr gewinnt, Avengers Infinity War wird diesen Oscar gewinnen. Gut, der hätte. Oder Black Panther, weil es halt für die, weil es halt für die Rassenrelations in den USA ein wichtiger Film war, keine Ahnung. Aber also, das habe ich nicht verstanden. Also es gab halt Argumente von Leuten, die meinten, ja, aber so Filme wie The Dark Knight, die werden doch sonst übersehen. Und nö, werden sie nicht. Werden sie nicht. Der hat nämlich einen Oscar gewonnen, also zumindest Heath Ledger. Und der war auch nominiert als bester Film. Das war, ich glaube sogar, dass die Oscars ja dann angefangen haben, es war ja lange so, dass die beste Filmkategorie auch auf 5 Nominierte festgesetzt war und dann irgendwann erweitert wurde auf 10 Nominierte, was ich ja schon einen sehr guten Ansatz fand, weil dann eben auch Filme wie The Dark Knight da Platz gefunden haben. Oder zuletzt, was ich ganz großartig fand, Mad Max Fury Road ist ebenfalls in der beste Filmkategorie. Gut, nun gewinnt in dieser Kategorie meistens ein Film, der eine gewisse politische Bedeutung hat. Letztes Jahr war es Moonlight, der über den meiner Meinung nach besseren Film La La Land gewonnen hat. Davor dann so Sachen wie 12 Years a Slave. Es ist immer so ein bisschen so eine Kategorie, die mehr was von Statement hat, statt tatsächliche Güte. Ja. Aber so ist das bei Preisverleihungen halt auch. Aber ich finde, die Ausgewählten in dieser Kategorie sind schon, können sich sehen lassen, mit ein, zwei Ausnahmen meistens. Aber da passen dann halt auch solche Filme rein. Und ich würde jetzt auch einem Infinity War oder auch einem Mad Max Fury Road nicht unbedingt den Oscar für den besten Film in die Hand drücken, wenn man, zumindest wenn man sich die Linie an Filmen anguckt, die in der Vergangenheit auch ausgezeichnet wurden. Kann man nominieren? Aber einen Infinity War könnte man dieses Jahr durchaus auch in die Nominiertenliste packen und muss nicht deswegen eine Popular-Film-Kategorie. Ja, vor allem genau. Oder noch Heidi Klum ausgezeichnet wurde. Das wäre doch mal eine Idee. Weil das Lustige ist, und das ist ja tatsächlich das, was wir an Preisen, sei es der About You Award oder der Webvideopreis, in der Vergangenheit kritisiert haben, in unserem Umfeld, in der Social-Media-Welt, dass wir halt gesagt haben, warum kriegen hier Leute Preise einfach nur dafür, dass sie Fame sind? Preise sollten für Leute reserviert sein, die was geleistet haben. Wenn das jemand ist, der 10 Abonnenten hat, geil. Wenn es jemand ist mit 1 Million Abonnenten, geil. Das heißt, dass er, ne, aber es sollte nicht einfach nur jemand sein, weil er fame ist. Ja, und jetzt machen sie das. Ich streite mich da mit Robert Hofmann ja ganz häufig drüber, weil Robert einer ist, der schon auch sagt, dass ein Michael Bay zum Beispiel hat ja was erreicht. Ne? Also die Transformers-Reihe bis zum 6. Teil zu bekommen und jedes Mal, gut, die werden zwar immer weniger das Einspielergebnis in den letzten Jahren, aber sind immer noch hoch genug, offenbar jetzt nicht mehr, sodass Paramount jetzt gesagt hat, jetzt probieren wir es nochmal mit einem Spin-off und wenn das nicht funktioniert, war es das halt mit den Transformers. Aber ja, auch das hat was erreicht. Und genauso wie hierzulande diese deutschen Komödien, ne, Til Schweiger hat hierzulande auch was erreicht. Ja, ja. Die Frage ist nur immer, die ich dann zurückstelle, ist was hat er erreicht und wie hat er es erreicht und ist das was, was man wirklich erreichen möchte? Ich meine, genauso wie Dwayne Johnson, Robert liebt den Typen, ich finde den mittlerweile zum Würgen, weil ich einfach das Achievement, der größte Social-Media-Star zu sein und der most bankable Star ist für mich keins. Da schaue ich mir doch lieber Leute an, die A, besser schauspielern können und B, mit der Macht, die sie in Hollywood haben, und Tom Cruise ist ein gutes Beispiel, deutlich bessere Filme, mutigere Filme auch zustande bringt. Es ist meiner Meinung nach ein Achievement, aber es ist, wie gesagt, kein Achievement, für das man einen Preis bekommt. Ich glaube, was ich an den Oscars so schön finde oder generell, was ich mir von Preisen wünschen würde, ist, dass halt Leute da ausgezeichnet werden für eine herausragende Leistung, die in vielen Fällen eben in den meisten Bereichen hinten runtergefallen ist. Und du siehst halt durch die Oscars, zum Beispiel Schauspieler oder Regisseure oder Drehbuchautoren und so weiter, die da ausgezeichnet wurden, dass die dann später Chancen bekommen haben, ja, durch die Oscars, die sie sonst nicht bekommen hatten. Dieses Jahr war Film nominiert aus Deutschland, Warte Wote in der Kurzfilmkategorie. Ich kenne die Regisseurin, ist eine deutsche Regisseurin, und ich weiß, was der für Türen geöffnet wurden, einfach nur durch die Nominierung. Ja. Türen, die sie als Regisseurin aus Deutschland never ever hätte öffnen können, einfach so, natürlich vielleicht durch harte Arbeit über Jahre, aber nicht durch einfach so, also die Oscars sozusagen von heute auf morgen bist du plötzlich in einem Raum mit Leuten, die sagen, hier hast du 3 Millionen, go. Ne? Ja. Und das kriegst du sonst nicht. Und dafür sind die toll, weil halt dadurch Leute Chancen bekommen, die es wirklich verdient haben, weil sie gezeigt haben, was sie da auch haben. Ich meine, diese Chancen bleiben ja, das muss man ja sagen. Also ich meine, das Einzige, was es jetzt anzuprangern gibt, ist A, das könnte verschwinden in der Werbepause, wie wir schon gesagt haben. Also genau, sehr wahrscheinlich werden so Sachen rausfallen, so Kategorien wie Ton oder Tonschnitt, wo eh nie jemand wirklich verstanden hat, was ist jetzt der Unterschied. Also die technischen Kategorien, wobei ich das immer relativ schade finde, wenn auch diese Kategorien dann irgendwie hinten unterfallen. Ich interessiere mich da nicht großartig für und auch die Leute kennt man meistens nicht. Die großen Kategorien sind natürlich die wichtigeren. Bei Popular Film ist das was ich so schade finde, ist, dass du ein etabliertes Konzept hast und dass du das dadurch aufweichst, also dass du plötzlich ganz viele haben geschrieben, dass sie verzweifelt werden, ein Desperate Move ist das. Und ganz viele haben auch geschrieben, und das finde ich dann tatsächlich den sehr viel wichtigeren Aspekt, dass es seit Jahren die Rufe danach gibt, zum Beispiel eine Stunt-Kategorie einzuführen. Ja. Es gibt ja die Stunt-Oscars, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der Preis heißt, und die werden quasi so ferner liefen. Unter sich macht das die Branche selbst und verleiht sich selbst diese Preise. Aber im großen Rahmen ist kein einziger Preis bisher auf die Idee gekommen, ja, zum Beispiel auch den Performance-Capture-Leuten, so was wie Andy Serkis mittlerweile macht, wo eher Leute sagen, Alter, was der in Planet der Affen geleistet hat, es verschwindet natürlich hinter der digitalisierten Version oder dem digitalisierten Bild aber eines Affen. Aber dafür gibt es ja auch Preise. Ne? Und solche Kategorien wie Sound-Mixing und Sound-Editing kriegen direkt 2 Preise, obwohl keiner weiß, was der Unterschied zwischen den beiden Dingen ist. Ne? Also ich finde das so spannend. Ich glaube, was ich am faszinierendsten finde, ich finde es gar nicht schlimm zu sagen, in so einem Setting wie den Oscars kann man auch mal die Filme würdigen, die einfach finanziell was erreicht haben. Nee, warum? Weil das passiert ja so oder so. Das passiert ja immer auf der Bühne. Auf der Bühne machen ja die Hosts auch immer über die erfolgreichsten Sachen lustig. Und egal, ob Black Panther dieses Jahr als Outstanding-Film nominiert ist oder was weiß ich, wird auf der Bühne, wer auch immer das dieses Jahr hostet, sicherlich Gags über Black Panther machen, weil es einfach popkulturmäßig relevant ist. Die werden sich auf jeden Fall die Frage. Pass mal auf, wenn die Kategorie so wird, dass sie halt Leute oder Filme nehmen, die wie Black Panther oder Infinity War auch wirklich gut sind oder wie Mission Impossible mit den großartigen Action-Szenen, die es da gibt, dann müssen sie sich doch die Frage gefallen lassen, wenn die so gut sind, dass man sie in so einer Kategorie würdigt, warum nimmt man diese Filme nicht auch in die Hauptkategorie auf? Ja. So, und das werden sie nicht erklären können. Die andere Option wäre, dass sie Müllfilme mit reinnehmen, und zwar alle, die ab über ein gewisses Einspielergebnis kommen. Und das wiederum wäre noch hirnrissiger. Ja. Also in beide Versionen sind in meinem Kopf totaler Blödsinn. Absolut. Und was ich so faszinierend finde, und das finde ich das Erschreckende daran, dass jeder, der da im Raum war, um diese Entscheidung zu treffen, muss gewusst haben, was das für einen Backlash gibt. Ja. Und gleichzeitig scheint es ja ein Move zu sein, um dafür zu sorgen, dass mehr Leute die Oscars gucken. Und ich kann mir nicht vorstellen, was unlogischer ist als die Idee, dass jemand, der die Oscars guckt, sagt, nö, guck ich nicht, da ist die Transformers nominiert. was, Transformers ist nominiert, da guck ich mir die Oscars an, da möchte ich sehen, wie der gewinnt. Guck ich 3 Stunden durch. Oder hat vorher 3 Stunden geguckt, ich hab bis zum Ende gewartet und jetzt hat Moonlight nicht gegen Transformers. Ich raste aus. Also vor allem, ich hab einen weiteren Artikel gelesen, wo ein Mitglied der Academy behauptet hat, dass unter anderem der Grund, warum Animated Feature Film eine Kategorie geworden ist für die Oscars, dass das unter anderem auch damals schon ein Grund war, zu sagen, wir wollen mehr Filme haben, die auch Kinder ansprechen und die viel Geld einspielen und so weiter, sind die animierten Filme natürlich ganz vorne mit dabei. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand sich vor den Fernseher setzt und sagt, ich möchte sehen, ob Frozen einen Oscar gewinnt. Ja. Das gucke ich mir. Weil am Ende des Tages, der Grund, warum du die Oscars guckst, ist, weil das, was da auf der Bühne passiert, mega lustig, interessant, unterhaltsam ist. Und ich glaube, da hätten sie ja ansetzen können. Wer sind geile Hosts, die wir auf die Bühne kriegen können? Was sind geile Stories, die wir auf der Bühne erzählen können? Was sind geile Einspieler, die wir machen können, die hinterher viral gehen? Viele beschweren sich ja, dass es so politisch geworden sei in den letzten Jahren. Und kann man vielleicht argumentieren. Ich finde auch, dass sie vielleicht eher in der Branche bleiben sollten. Also ich fand diese Oscars-So-White-Diskussion tatsächlich ganz cool. Hatten sie auch ganz gut gelöst mit der Anmoderation von Chris Rock. Aber müssen jetzt nicht jedes Jahr so ein Trump-Ding daraus machen. Nee. Tatsächlich sieht man aber an der Animated-Feature-Kategorie sehr gut das Problem, was diese Kategorie auch hat. Denn es gibt durchaus Jahre, wo du gutes Zeug hast. Mhm. Es gab jetzt neulich dieses Ding, wo, ich weiß gar nicht mehr, Kubo and Two Strings war nominiert mit einem anderen. Der andere hatte gewonnen. Und es gab so ein bisschen einen Uproar, weil Kubo echt ein guter Film war. Und die Animationsfilme von Pixar quasi, ja, haben fast so eine Standard, wie so ein Abo auf einen Oscar, was für ein bisschen schade ist. Aber dass du halt auch Jahre hast, wo Filme mitnominiert sind, die wirklich Schrott sind. Ja, ja. So, und du hast einfach nicht genug Animationsfilme in dem Jahr gehabt. Es gab dann vielleicht nur 5, die überhaupt rausgekommen sind und die sind dann nominiert. So, und das ist das große Problem dieser Kategorie, die man auch nicht wirklich ernst nehmen kann. Ja, wo wir ja auch, also deswegen finde ich die Idee zu sagen, so, ey, wenn es 10 geile Filme gibt, sind es halt 10, wenn es nur 9 gibt, sind es 9 und das könnte man eigentlich auf alle Kategorien ausweiten. Ne? Wenn, das ist ja das, was wir beim Videopreis auch als Kritik angebracht haben. Ich finde das so spannend, aber was ich so faszinierend finde, ist, in den letzten Jahren, es sind ja jetzt schon fast mehrere Jahre, wo wir immer und immer wieder unterschiedliche Preise kritisiert haben. Das ist jetzt nicht der erste. Und auch außerhalb von diesem Podcast und von unseren Videos andere Preise in Verruf geraten sind, sei es die Goldene Kamera oder der Echo oder, ne, es gibt ja, also ich hab das Gefühl, so die letzten paar Jahre hattest du keine gute Zeit als Preis. Die Behind Awards auf meinem Kanal, die sind bisher noch nicht in die Kritik an dieser Stelle Shoutout an den Julius Award, der versucht da was anderes in die Richtung zu machen. Da wollte ich mich noch zurückmelden. Die geben dieses Jahr Preise an Leute, die maximal 2018 Abos haben. Wann findet das statt? Ganz kleine Kanäle. Kann man sich bewerben. Also, falls ihr einen ganz kleinen YouTube-Kanal habt, könnt ihr euch da bewerben. Aber ich finde es so spannend. Und jetzt, die Oscars waren für mich immer so das Positivbeispiel, wo du sagen konntest, ey, guck mal, die machen das ja gut. Und jetzt finde ich, aus Desperate Sachen machen die da irgendwas, was halt meiner Meinung nach in keinster Weise, also die 3 Stunden, das ist wahrscheinlich was noch dafür sorgen wird, dass mehr Leute das gucken oder zumindest bis zum Ende gucken. Aber diese Popular-Film-Kategorie, wer guckt sich deswegen eine Preisverleihung an? Dann wären die MTV Movie Awards die meistgeguckte Awardshow der Welt, weil da sind nur solche Filme nominiert. Ja, ja. Also bester Kuss, beste Action-Szene. Und das fand ich damals als Jugendlicher, fand ich die MTV Movie Awards auch total toll. Nur irgendwann kommst du aus diesem Alter raus, wo du dir sagst so, hey, Mann, ich bin ja super gespannt, wer dieses Jahr Best Kiss wird. Und dann willst du halt wirklich eine Verleihung. Nun muss man dazu sagen, die Oscars sind auch seit langem keine Award-Show mehr oder kein Preis mehr, wo ich was drauf gebe. Weil man so weiß, was ist hinter den Kulissen zum Teil los und merkt, dass man wie einen Harvey Weinstein, der mit seinen Agenten und die haben ja da richtig so Budgets für die Oscar-Phase, wo sie Leute dann zu Partys einladen und wo sie Werbung machen, wo sie den Juroren Geschenke schicken und so. Und was das da im Hintergrund passiert an Mauscheleien, da kannst du den Preis natürlich nicht mehr ernst nehmen. Absolut. Das ist aber bei ganz vielen Preisverleihungen so. Ich habe es aber auch schon gesehen, dass ich glaube, beim Julius Award und dem Behind Awards. Genau, das stimmt. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach zum nächsten Thema über. Wir gehen zum nächsten Thema über und das ist eins, wo wir beide schon in der Vergangenheit immer mal wieder drüber gesprochen haben. Ich will seit Ewigkeiten ein Video zu machen, habe sogar mit den Jungs von Simplicissimus darüber mal gesprochen, aber Ende letzten Jahres ist es dann so gekommen, dass Made My Day, um die es hier geht, zu dem Zeitpunkt immer weniger von dem Klau-Content gemacht haben, der ihnen lange vorgeworfen wurde. Und ich habe dann noch so ein bisschen die Lust verloren. Vielleicht mal kurz erklären, wer Made My Day ist. Das ist ein Kanal, gibt es seit ein paar Jahren, hat über 1 Million Abonnenten und ist bekannt dafür, solche Videos zu machen, die, also ich würde mal sagen, so das Buzzfeed der Videokultur sind, also so ein bisschen wie diese Top 10 Dinge, von denen du noch nie gehört hast, das krasseste bla bla bla, hier die Also wie Top dieses 5, heftig.co genau. Ja, als genau. Video. Es geht immer um ein sehr, sehr einfaches, aber sehr knalliges Thumbnail. Es geht immer nur um einen Titel, der anlocken soll, der meistens auch eben sehr clickbaity ist. Und das hat so gut funktioniert, dass sie sogar richtig verzweigt sind. Ja, das sind mehrere. Es gab Made My Day Movies, Made My Day Sport, glaube ich auch. Ich habe sogar auf Englisch auch mal eine Version. Genau. Und Simplicissimus hatte vor, ich glaube, 2 Jahren jetzt ein Video gemacht, wo sie ein Ex-Post-Video zu Made My Day gemacht haben und denen quasi vorgeworfen haben, dass sie Content klauen. Und das muss man dazu sagen, ich habe auch in meinen eigenen Recherchen zu meinem Video, wo ich auch noch mit denen aufräumen wurde, herausgefunden, dass gerade auf Made My Day Movie, also sowas habe ich noch nicht erlebt. Also das war wirklich, da wurden Videos von amerikanischen Kanälen vorwiegend, so Sachen wie Screen Crush oder so, die auch da genau dasselbe, dieselbe Schiene fahren, wurden zum Teil 1:1 übernommen. Also mit ähnlichem Bildmaterial, mit wirklich auch denselben Platzierungen und den gleichen Thumbnails und ähnlichen Titeln. Also ich habe meine Recherchearbeit belief sich darauf, einfach die Videos von Made My Day zu nehmen, den Titel auf Englisch zu übersetzen, bei YouTube einzugeben und dann zu gucken, wo ist das Thumbnail gleich. Genau, wo ist das Thumbnail gleich und dann zu sehen und der Inhalt ist quasi auch identisch. Genau, und dann zu sehen, dass der Inhalt gleich ist. Und es gab wirklich, es gab Fälle, da merktest du, okay, das haben die sich aus verschiedenen Videos zusammengestohlen. Ja. Und es gab Fälle, da war der Wortlaut gleich. Ja. So, und da dachte ich wirklich, das muss den Leuten auffallen. Und was mich daran auf der einen Seite frustriert hat, ist, dass die damit durchkommen, von Rechts wegen her. Dazu habe ich tatsächlich auch mal... Welche amerikanische YouTuber oder englischsprachige YouTuber, wo auch immer der sitzt, soll denn hingehen und sagen, da hat jemand auf Deutsch mein Video übersetzt? Wir haben tatsächlich gleich einen Fall, wo es zumindest in Amerika so ist, aber da reden wir gleich aber drüber. Aber was willst du denn da tun in dem Moment? Du kannst keinen Copyright-Strike nehmen, weil die wahrscheinlich einfach das Videomaterial ist anderes. Du kannst wegen dem Thumbnail vielleicht einen Copyright-Strike machen, aber ich gehe mal stark davon aus, dass die meisten Leute, die diese Thumbnails machen, in den USA ja auch billig produzierte Videos machen, sonst wäre das nicht der Inhalt. Das heißt, wahrscheinlich haben die das Thumbnail auch einfach nur bei Google Pictures rausgeholt oder haben ein Stockfoto gekauft und können deswegen gar nicht einen Copyright-Strike deswegen machen. Und einen Copyright-Strike wegen Thumbnail habe ich auch noch nie gesehen. Ja, der Herr. Also, Hululu, der die Nerd Factory auf YouTube betreibt, mit dem hatte ich ein Interview gemacht, weil der für Made My Day kurzzeitig gearbeitet hat. Und der hat mir erzählt, dass diese Strikes oder diese Claims auch in Kauf nehmen, weil die durch das Netzwerk oder Netzwerke oder das CMS geschützt sind und dass sich dann YouTube darum dann nicht mehr kümmert. Und das ist dann, dadurch sind sie im Grunde da durchgerutscht. Und das andere Problem, was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass die wahnsinnig groß damit geworden sind. Riesig. Jedes Video oder viele Videos zumindest haben wahnsinnige Aufrufzahlen. Und die müssen auch richtig gut Geld damit verdient haben. Weil, das muss man sagen, die haben ein Team aus 10 Leuten damit bezahlt, plus Büro. Hier in Berlin, in Spandau, die saßen neben den Freaks for You-Jungs. Und ich glaube jetzt, dass Max und seine Firma, die Instinct 3 GmbH, die sie gegründet haben, sie sind in den Büros von Made My Day. Wie geil, wie lustig ist das denn? Das ist super. Nee, und zwar, was ist denn passiert? Also warum haben sie das Büro jetzt nicht mehr? Und da die Überschrift, die ich im Kopf hatte für dieses Segment, war: Typ, der seit Jahren Content klaut, beschwert sich darüber, dass man ihm was geklaut hat. Ja, das hast du mir per WhatsApp so geschickt, genau. Weil das ist letztendlich das, was passiert ist. Die Story ist folgende. Ich kenne tatsächlich den Macher von Made My Day, beziehungsweise früher waren es mal 2, Peng und Oos, hießen die mal auf YouTube. Die waren bei Mediakraft damals. Die waren bei Mediakraft und deswegen kenne ich die, weil die damals auch in Berlin unterwegs waren, als ich in Berlin Teil dieses Berliner Mediakraft-Büros war. Sag mal ganz kurz, was passiert ist und dann erklärst du mir das. Genau, also genau. Auf jeden Fall, Made My Day ist tot. So. Made My Day ist tot. Und jetzt kannst du weiter erklären. Genau. Und warum? Die beiden haben einen Kanal gegründet, in dem sie eigentlich erstmal so Pranks und Zaubertricks und solche Sachen gemacht haben. War damals schon richtig mieser Content teilweise. Genau, gab mal so ein Video, glaube ich, wo sie einem Jogger die Hose runtergezogen haben, während der gejoggt ist und so ein paar Aktionen, die halt einfach nicht geil waren. Als ich noch bei Giga war, haben wir mit Nostarafo TV zusammengearbeitet. Das sind auch so Pranker gewesen. Und da hatten uns die 05er angeschrieben und meinten so, hey, wir haben gesehen, ihr arbeitet mit Nostarafo TV zusammen, wir machen auch sowas, arbeitet doch mit uns auch zusammen. Und dann habe ich mir das kurz angeguckt und ich dachte so, nee, ihr macht nicht dasselbe. Weil das, was die Nostarafo TV-Jungs machen, das ist charmant, was ihr macht, ist Schrott. und habe denen, glaube ich, nie geantwortet, sodass da nichts zustande gekommen ist. Aber ja, das war genau, damals schon. Auf jeden Fall haben die diesen Channel gehabt. Also sie haben damals schon quasi so Prank-Sachen gemacht und haben dann angefangen, so etwas, das andere, was auch noch Müll ist auf YouTube. Ach ja, einfach billig zusammengeklaute Top-10-Listen. Und das haben sie dann das haben die dann einfach sozusagen als zweiten Kanal gestartet. Und es gab zu dem Zeitpunkt damals schon so eine Seite, die hieß Made My Day, auf Facebook. Ähnlich wie zum Beispiel ein Faktastisch ja auch eine Facebook-Seite ist und einen YouTube-Kanal gegründet haben und so weiter. Also das war dann vor ein paar Jahren so das Ding, dass halt große Facebook-Seiten ja auch, das war eine Zeit, als Facebook richtig abging, so Facebook-Seiten, die so täglich irgendwelche geilen Memes oder so gepostet haben, halt richtig durch die Decke gegangen sind. Und dann haben die sich irgendwie zusammengeschlossen und haben quasi gemeinsam was auf die Beine gestellt, haben das irgendwie in Made My Day umbenannt oder haben zusammen einen neuen Kanal gestartet, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist so dieser Made My Day-Kanal entstanden, quasi die Marke Made My Day, die Facebook-Reichweite kam von einer Person und die Jungs haben aus Berlin dann die Videos für den Kanal produziert. Was, der Oos ist dann irgendwann gegangen. Genau, der ist dann immer gegangen, dann war nur noch der Peng, ich glaube, der ist Alex, übrig. Und Oos ist dann zu YTT gegangen. Ne? Anderer Oos, aber ja. Auf jeden Fall hat der das dann gemacht, hat das Team aufgebaut, hat da irgendwie 10 Leute irgendwann angestellt gehabt und das Ding ist halt mega durch die Decke gegangen. So, und jetzt aus dem Nichts, nachdem jahrelang Leute sich gefragt haben, so was ist denn eigentlich da die Konstellation und welche Kanäle gehören dazu und was ist das für ein seltsames Firmenkonstrukt, weil du halt unter Made My Day so eine Firma findest, die irgendwo in Deutschland sitzt. Ich glaube, aber in Österreich sitzen die. Irgendwo sitzen die und auf jeden Fall in Berlin sind, wusstest du aber, ist diese Produktionsfirma und du wusstest, dass Peng und Oster dazugehören, aber bei der GmbH sind die nicht gelistet und so. Und das war halt alles so strange. Also keiner, deswegen hast du damals auch dieses Video gemacht, weil es halt auch einfach, es wirkte so shady, weil sie so viel Content geklaut haben. Ich bin im Laufe meiner Recherchen nicht auf, tatsächlich nicht auf einen grünen Zweig gekommen. Genau. Also es war wirklich bis zum Schluss sehr viel herumstochern im Nichts, weil die sich wirklich gefühlt so mit Verschachtelungsfirmen und hier und da und Offshore-Konten. Ja, es ist einfach, es war wirklich strange. Ja. Und jetzt, und das ist halt das Faszinierende, jetzt hat Made My Day seit einem Monat keine Videos mehr hochgeladen und der Peng, also der das quasi die ganzen Content produziert hat und dessen Stimme auch ganz oft zu hören war in den Videos, der hat sich vor die Kamera gesetzt und hat einen neuen Kanal aufgemacht. Gibt's nicht. Gibt's nicht, heißt der. Ja. Also, wir wollen gar keine Werbung für den Scheiß machen. Also wir wissen nicht, ob es Scheiß wird, aber ja, mal gucken. Auf jeden Fall hat der sich hingesetzt und hat Folgendes erzählt. Und zwar hat der Typ, mit dem sie das zusammen gemacht haben, wohl die E-Mail-Adresse von dem YouTube-Account zu sich mal übertragen lassen, irgendwann. Und hat ihn dann jetzt plötzlich von all diesen Konten ausgesperrt und ihm irgendwie eine E-Mail geschickt und gesagt, so, sorry, du bist raus. Oder glaube ich nicht mal das. Nicht mal ich habe es nicht richtig verstanden, aber keine Ahnung. Es wirkt super shady. Es wirkt alles super shady und es zeigt halt, wie shady diese ganze Firma von Anfang an war. Weil das Ding ist, er redet die ganze Zeit von Businesspartner und am Ende des Tages hängt das jetzt gerade alles von der Ownership eines YouTube-Kanals ab. Was natürlich, klar, das ist der größte Asset, den diese Firma hatte, aber was ich so seltsam finde, ist, er redet die ganze Zeit, dass sie sich die Einnahmen 50-50 geteilt haben, dass er dieses Team aus 10 Leuten angestellt hat und gefeuert hat. Es gibt aber eine Made My Day GmbH. Ja. Und das ist das, was mich irritiert. Die gehört aber, glaube ich, diesem Facebook-Typ. Weil das ist das, also wenn das wirklich so ist, dann sind Peng und Oos die dümmsten Menschen auf der Welt. Weil wollt ihr mir wirklich erzählen, dass ihr 10 Leute privat bei euch angestellt habt, über euch selber, euch einfach habt 50% der Einnahmen von einem Typen überweisen lassen, der eine GmbH hatte, in dessen Besitz die ganzen Assets waren. Warum habt ihr nicht einfach eine GmbH gegründet, wo alle Gründer Anteile dran haben? Anscheinend hat der keine Anteile an der Made My Day GmbH. Und dieser GmbH-Besitzer hat eine GmbH, die so heißt und hat halt den Markennamen. Es scheint in seinem Besitz zu sein. Ich glaube tatsächlich, dass es so sein wird, dass die GmbH schon bestand. Also der Name gab es, glaube ich, schon. Und dass die beiden dann wirklich einfach diesen Deal geschlossen haben, wir machen den Content und du überweist gibst 50% uns so, des Geldes. Viel, so und so viel des Geldes. Was natürlich ein ultra riskantes Ding ist. Weil du A, die ganzen Finanzen ja bei dem Typen belässt. Das heißt, bei dem schlägt alles auf und er kann dann quasi wahrscheinlich haben die dem auch blind vertraut, weil wie viel Geld da dabei rumkommen. Ne? Und du kannst dann sagen, ja, diesen Monat haben wir 25 Euro mit den Videos eingenommen. Ich schicke euch 12,50 Euro dann bis nächsten Monat aufs Konto. Ich meine, wer macht das denn? Ich kann noch irgendwo nachvollziehen, dass sie keine Anteile an dieser GmbH haben. Genau, aber dann gründet man irgendwann. Also das Ding ist, die haben, glaube ich, eine eigene GmbH gegründet, würde ich fast vermuten. Davon würde ich ausgehen. Aber dann muss halt die Frage, wer hat die Anteile an dieser GmbH? Was steht zum Beispiel im Gründungsprotokoll oder so, welche Assets mit eingeflossen sind, also ob zum Beispiel der YouTube-Kanal, ne? Ich meine, die sind jetzt irgendwie in einem Rechtsstreit, meinte er, die kämpfen jetzt gerade um die Eigentumsrechte an diesem YouTube-Kanal. Aber ich finde das so faszinierend, dass Das ist ja der alte diese Kanal. Struktur ist so ganz komisch. Das ist ja der alte Kanal. Das ist ja, ich glaube, du hast ja eine ganze Zeit lang noch, wenn du auf den Made My Day-Kanal gegangen bist, die in der URL stand noch ganz lange 0,5er mit drin. Ja, ja. Sodass du eigentlich davon ausgehen kannst, dass es der, oder es ist definitiv so, dass die den Kanal irgendwann umbenannt haben. Das muss also mal ihr Kanal gewesen sein, den sie offenbar überschrieben haben. Ich glaube, so hat er das aber auch in dem Video gesagt. Also was ich so, also auf der einen Seite verstehe ich beide Seiten nicht. Also A, was, also das Ding. Was bewegt den Typen auch dazu, genau, von heute auf morgen angeblich, ohne was zu sagen, alles zu beenden? Weil das bedeutet ja, der verliert ja seine gesamten Einnahmen, ja, er hat davon nichts. Der gesamte Content ist weg. So, und dann, erst auf Nachfrage angeblich von Herrn Newstime hat dieser Typ wohl dann gesagt. Ich sage, es wäre Sommerpause. Es wäre Sommerpause. So, ja. Und diese Sommerpause, die kündigt man ja dann möglicherweise an oder so, aber vielleicht versucht das auch zu verkaufen, was auch immer. Aber also, dass sie versuchen, Made My Day zu verkaufen, das ist schon lange bekannt. Also das ist eine Sache, die ich immer wieder gehört habe von unterschiedlichen Leuten, dass lass uns das kaufen. Dass nicht nur Made My Day, sondern viele andere, also auch Faktastisch und viele solche dieser Webseiten und so weiter. Also ich weiß nicht, ob Faktastisch explizit, aber sowas in die Richtung. Also dass viele dieser, wir stampfen eine Marke aus dem Boden auf Facebook, YouTube, Instagram, wo auch immer. Und das sind dann Dinge, die gehen dann halt gerne mal zu den ganzen bekannten Medienhäusern und verkaufen denen das oder versuchen das zu verkaufen. Genauso wie die Netzwerke auch. Also da sind halt einige Leute, siehst du auch immer wieder, es gibt so ein paar Unternehmen, die jetzt auch immer wieder in den Trends sind, wo du genau siehst, die gibt es sogar auf Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Englisch und so weiter. Das ist einfach derselbe Content, der oft in Osteuropa produziert wird, der wird synchronisiert in ganz viele Sprachen. Und das sind halt irgendwelche großen Medienmarken dahinter und die versuchen das dann irgendwann zu verkaufen an irgendwelche Medienhäuser, in dem sie das machen. Das Ding ist, wenn du das machst, dann machst du das im laufenden Betrieb und verkaufst auch die Manpower mit dahinter. Weil, dass du einen Kanal, der seit einem Monat keine Videos hochgeladen hat, der dann noch so einen Shitstorm drumherum provoziert, was hat der Typ gedacht, dass der Peng, der seit Ewigkeiten Videos produziert, dann kein Video dazu macht? Ja, ja. Also, aber ich meine, die Manpower kann ich noch verstehen, weil den Job, den die Leute bei Made My Day gemacht haben, den kriegt auch jeder Affe hin. Also das ist, naja, sind wir ja, mal ehrlich. Wahrscheinlich. Also durchs Internet. Den kriegt ein Algorithmus hin. Du musst einfach nur einen Bot programmieren, der amerikanische Videos runterlädt, mit Siri auf Deutsch übersetzt und dann ein neues Thumbnail hochlädt. Ja, wobei im aktuellen Update-Video auf dem Kanal, dessen Namen wir hier nicht nennen, dieser neue Kanal, sagt dieser Alex aka Peng, da geht er auf Vorwürfe ein. Unter anderem, dass das ja so Made gut. My Day nur Content-Klau sei. Und es ist witzig, wie er sich quasi selbst reinreitet oder wie er zugibt, dass es. Also ich glaube, das ist nicht unabhängig. Er gibt offen zu, er sagt, ey, wenn ihr behauptet, wir würden alle nur Content klauen, dann ist das eure fundierte Meinung. Er sagt sogar das Wort fundiert. Ja. Ist das eure fundierte Meinung? Also guckt euch doch aber auch mal die Videos an, die wir selbst gemacht genau, haben. Genau, also er sagt das sogar. Also er sagt, Leute, ich weiß, wir haben alle Videos geklaut, aber dann, als wir groß waren, nachdem wir das ganze Geld gescheffelt haben und 10 Angestellte uns reingeholt haben. Mit den Inhalten von anderen Leuten. Dann haben wir mal angefangen, das ein oder andere Video ab und zu mal selber zu drehen und wir haben sogar mal ein Animationsvideo gemacht und das war mega aufwendig. Das war sogar teurer als das, was es eingespielt hat. Wenn ihr wüsstet, wie aufwendig das ist. Und ich dachte mir nur, du scheinheiliger Pfeiferich. Wie der die Dreistigkeit hat, sich da hinzusetzen und nachdem er wirklich so viel Shit geklaut hat, sich drüber aufzuregen, dass ihn irgendjemand jetzt über den Tisch gezogen hat. Das finde ich so heuchlerisch. Und der Kanal hat jetzt schon 100.000 Abonnenten. Das ist das Schlimme. Also es ist so, das ist das boah, Schlimme. Ist das schlimm. Dass die dummen Leute sich gleich wieder weiter berieseln lassen wollen mit dämlichen Inhalten. So, ne? Und witzigerweise, wir hatten ja neulich mal darüber gesprochen, dass meine Nichte auch zu diesen Leuten gehört, die einfach wahllos Inhalte anklicken. Frodo hat mir neulich aus dem Flieger irgendwie eine Message geschrieben. Er meinte, er sitzt hier gerade neben einem kleinen Mädchen, was sich Szenen anguckt aus Frozen. Und zwar 44 Mal dieselbe Szene. Und dann wahllos auch zu Clips auf YouTube sprang. Und er meinte, das ist die Generation, die dafür sorgt, dass halt die Leute 11 Millionen Klicks auf Bullshit haben. So. Ja. Und die dann sich eben von diesen Thumbnails, die gar nicht nachdenken und denen auch, also selbst wenn die unseren Podcast hören würden und sagen würden, oder wie es bei diesem Lukas Rieger-Fall da war, wo er in seinem eigenen Buch zugibt, dass er sich Follower gekauft hat, nur um bekannt zu werden, dass die Fans dann immer noch sagen, ach, der Lukas. Oder dass die jetzt die Zuschauer sagen, ja, ist mir doch egal. Ich will doch trotzdem aber wissen, was, welche drei Dinge diesen Typen, diesen Sportler zum Weinen gebracht haben. Und als der Penner dann 50 Euro bekommen hat, diese Reaktion, die müsst ihr unbedingt sehen. Ja, das ist halt dieses, diese Sensationsgeilheit, mit der du auf YouTube gerade jeden bekommst. Ja. Und wahrscheinlich wird es bei diesem neuen Kanal so weitergeben. Er sagt, sie haben sich drei neue Formate ausgedacht. Was ich auch so spannend Schrägstrich finde. Mal gegoogelt, was gerade so trendy ist, also nehme ich an. Wir sind nicht die Einzigen, die an dieser Story so ein paar Zweifel gestreut haben. Unge hat wohl auch irgendwas dazu gemacht. Auf das hat er dann auch reagiert. Und er sagte, er hätte das Unge alles irgendwie dargelegt und erklärt und bla bla bla. Und wegen dem Rechtsstreit könnte er irgendwelche Sachen nicht erklären. Ich würde den Typen gerne mal hier im Podcast haben. Ich würde diesen, ich glaube, ja, du findest ihn ekelhaft, aber wir können ihn ja hier auch ekelhaft haben, während er neben uns sitzt. Ich finde nicht ihn ekelhaft, ich kenne ihn ja nicht besonders gut. Ich habe mal kennengelernt, also als Person ist er sicherlich ein netter Mensch. Was ja, wobei, ich, was wobei ich ekelhaft ich, finde, wobei ich ist finde, diese, wenn so ein, diese Attitude, so ein, sich so ein ekelhaftes Verhalten. Ich finde immer, Leute, die sowas machen, die sich bereichern an fremden Inhalten und wie gesagt, sie machen das ja nicht nur, aber haben es zu großen Teilen gemacht und so bereitwillig andere Leute dann quasi aufs Glatteis führen oder hinters Licht führen und dabei aber auch gar keine, gar nicht so ein bisschen diese Reue oder dass man hinterher das Gefühl hat, bekommt so, hey Leute, so nach 5 Jahren ist mir jetzt mal dieser Oos, der ist ja aus dieser Firma ausgestiegen irgendwann. Und mir wurde gesagt von den Jungs, die den kennen, die sagten, der sei wirklich gegangen, weil ihn die Inhalte oder die Richtung, die Made My Day eingeschlagen hat, angewidert hat. Ja. Also der eigene Geschäftspartner ist gegangen, weil es wohl nicht mehr cool war. Und der Peng, von dem hätte ich zumindest in diesem Statement erwartet, dass es ähnlich abläuft. Weil hätte er zum Beispiel jetzt gesagt so, hey, das war ehrlich gesagt ein bisschen uncool, was wir da gemacht haben, jetzt auf dem neuen Kanal, soll es besser laufen, dann wäre vielleicht auch jemand wie ich oder jemand anderes, der sich genauso nicht verarschen lassen möchte von Made My Day, vielleicht auch in Zukunft irgendwie interessiert daran, die neuen Inhalte zu sehen, aber so ist es nicht. Das ist, was mich anekelt. Das mich anekelt, diese Attitude hin, was mich anekelt, ist, dass 100.000 Leute das einfach so hinnehmen. Ja, ich würde aber die Attitude nicht von der Person trennen, das muss ich ganz klar sagen. So. Deswegen, ich kann das schon durchaus Ich weiß es nicht. Lass uns über das nächste Thema reden. Vielleicht hat er Bock, mal vorbeizukommen. Ich würde ihn wirklich gerne mal fragen. Also, wir hatten neulich das Angebot von jemandem, würde ich auch nicht annehmen, der angeboten hat, uns zu erklären, warum er es geil findet, Reaction-Videos zu drehen. Da meinte ich auch zu ihm, sorry, also du kannst mir das nicht erklären. Also, was du machst, ist es hinzunehmen, dass andere Leute potenziell weniger Geld verdienen und du dich an ihren Inhalten bereicherst, ohne einen Mehrwert hinzuzufügen. Und selbst wenn du einen Mehrwert durch dein Commentary hinzufügst, zeigst du ja das ganze Video in der gesamten Länge. Das heißt, wenn ich das gesamte Video schon gesehen habe, plus dein Commentary, was tatsächlich einen Mehrwert hinzufügt, dann habe ich noch weniger einen Grund, das Originalvideo anzugucken. Ja. Beziehungsweise auch in Zukunft noch weniger einen Grund, andere Videos anzugucken. Du sagst mir, du hast deine Videos geguckt, der Typ hieß Flo irgendwas. Ja. Und du hast die Videos geguckt. Ich habe ein Video gesehen, wo er das aktuellste Video von Julian Bam zu dem Zeitpunkt, das war irgendwie so, Julian Bam macht halt, ist halt so ein Superheldenvideo gewesen. Und da kommt dann so, ah ja? Aha. Ja, also krass. Julian hatte ja auf Twitter angekündigt, dass wir hier in dem Video 5 neue Charaktere kennenlernen. Das scheinen die 5 Charaktere zu sein, die wir jetzt sehen. Ja. Ach, guck mal, da hinten ist ein Foto von Ducky Bee im Video. Spannend. Aha. Der war lustig. Ja, das ist so ist es. Aber ja, wie du schon sagst, so, also so jemanden brauchen wir hier im Podcast nicht, weil es gibt da nichts zu erklären. Es gibt kein Argument, was ich hören möchte oder was er mir liefern könnte, wo ich dann sagen würde, ach so, dann sehe ich das jetzt natürlich. Aus einem völlig neuen Blickwinkel. Ja. Klar, mach gerne diese Videos, wo du dich an Inhalten von anderen Leuten bereicherst. So. Und das ist es halt, wie gesagt, wenn Alex, du wirst es wahrscheinlich nicht hören, aber wenn doch, wenn es an dich herangetreten wird, du bist herzlich eingeladen, uns mal zu erklären, den Lester-Schwestern. Was ist dieses Konstrukt? Was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Und was soll auf jetzt gibt's, ach, wie auch immer es heißt, was soll da so kommen? Gut, wir kommen zu einem anderen Klaufall. Ja. Einen, den ich sehr interessant finde. Ein bisschen anders, aber sehr interessant fand ich daran, weil es von einem sehr, sehr großen Outlet, also von einem großen Magazin, IGN, ich glaube immer noch das größte Spielemagazin der Welt, hat ja auch einen deutschen Ableger. Hier geht es aber um IGN US. Haben ein Video zum wirklich schönen Spiel Dead Cells. Ja. Spiele ich gerade auch. Du hast es letztes Jahr, glaube ich, schon im Early Access gespielt. Haben ein Review dazu gebracht und wirklich Stunden später lädt ein YouTuber namens Boomstick Gaming ein Video hoch. Der, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, muss man dazu sagen, ich glaube, 10.000 Abonnenten. Ja, irgendwie 10.000 Abonnenten hatte und IGN hat 10 Millionen. Ja. So, und da hat offensichtlich bei IGN jemand gedacht, oh, so ein kleiner YouTuber, das fällt gar nicht auf, wenn ich mir das Review nehme und den Text mal umschreibe. Denn dieser Boomstick Gaming hat ein Video hochgeladen, wo er wirklich Seite an Seite beide Videos, beide Reviews vergleicht. Und die, also das ist nicht auffällig, das ist wirklich so, dass, das ist ein Eye-Opener, weil du denkst so, wow. Also da wurde sich ja nicht mal die Mühe gemacht, die Satzstrukturen zu verändern. So, also, so haben sich die Lehrer in der Schule gefühlt, wenn sie gesehen haben, dass irgendjemand einfach eins zu eins abgeschrieben hat. Wenn der kleine Robin Blase neben dem kleinen David Heinen saß und die exakt selben Argumente kamen. Hier ist es dann, ne, also es ist wirklich eins zu eins zum Teil übernommen. Also ganze, wirklich so einzelne Wörter oder so eine Satzstruktur so um zwei Wörter verändert oder irgendwie den Halbsatz ans Ende des Satzes anstatt an den Anfang gestellt und so dann quasi aber trotzdem identische Punkte gemacht. Identisch, gleiche also Argumente alles. Und so. Und es gab Leute, die dann sagten so, naja, es ist ja schon im Spielejournalismus auch so, dass es halt so typische Floskeln gibt, so die man dann gerade für, ne, für so einen Metroidvania-Game, wie das es halt ist, so das Kampfsystem ist very fluid oder frenetic, solche Wörter. Ne? Und aber die Leute meinten dann auch so, es ist Das Ding ist aber, wenn du den einzelnen Satz nimmst, so, das Kampfsystem fließt sehr gut. Ja. So. Aber wenn der Satz, das Kampfsystem fließt genug, genau an Stelle 57 ist, von 57 anderen Sätzen und Punkten, die in der genau gleichen Reihenfolge in beiden Reviews vorkommen, dann wird es halt ein bisschen fragwürdig. Genau, und da hat sich dann ein kleiner Skandal aufgebauscht. Der YouTuber Boomstick Gaming hat mittlerweile 40.000 Abonnenten. 50, glaube ich. Oder 50 sogar schon. Durch dieses Ding. Und IGN hat einen hausgemachten Shitstorm an der Backe, hat den Reviewer Philipp Murschin, heißt er, auch bereits gefeuert, nachdem der öffentlich ein Statement abgegeben hat. Es ist noch ein weiteres, noch eine weitere Review öffentlich geworden, irgendwie auch vom Switch-Spiel. Genau, von Kotaku FIFA 18 wurde oder sowas. Von Informanten was zugespielt. Genau, Nintendo Live oder so eine ganz kleine Website auch, von denen sie auch 1:1 die Review von der Switch geklaut haben. Und das Ding ist, dass man dazu sagen muss, das ist wahrscheinlich kein IGN-Redakteur, so ist das ganz oft bei diesen Online-Magazinen heutzutage. Da arbeiten die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr fest. Von zu Hause, sondern da ist einfach jemand, den haben die halt für zum Beispiel die Nintendo Switch abbestellt, das ist deren Experte, den rufen die an, wenn so ein neues Spiel rauskommt und dann kriegt er irgendwie seine 100 Euro pro das Artikel. Ist halt, das ist das ist das Hauptproblem. Wir hatten das bei Gamona, das war mein Arbeitgeber vor Giga und da hatten wir auch freie Autoren hauptsächlich und die Vergütung, was meinst du, was die für einen Spieletest bekommen haben? Ich habe neulich mal, hat mich mal jemand interviewt. Und da habe ich den Vertrag gesehen, den er für das Interview bekommen hat. Und da war wirklich irgendwie so 50 Euro pro 1000 Wörter plus noch mal eine Aufwandspauschale dafür, dass er zum Interview mit mir hinfährt oder sowas. Das war wirklich, also das war in unserem lächerlich. Fall, das war in unserem Fall nicht mal gegeben. Es waren 50 Euro. Und, pro Artikel? Pro Artikel. Krass. Also es ist nicht, und da war die Zeit fürs Artikelschreiben, da war nicht drin, wie viel Wörter du hattest. Da war nicht drin, wie viel Zeit du dafür gebraucht hast. Und das Allerschlimmste, was wir immer gesagt haben, war, es ist ein Unterschied, ob du einen Call of Duty im Singleplayer-Modus testest, was im Zweifelsfall nur 4 Stunden geht, wenn du es auf leicht spielst, oder ob du einen Dragon Age Origins, was eine Kampagne von 80 Stunden hat, spielst. Ja, aber selbst dann, aber sag mal, du spielst Call of Duty Singleplayer-Kampagne durch 4 Stunden und dann brauchst du ja noch mal 2-3 Stunden, um den Artikel danach auch noch zu schreiben, wenn du noch ein bisschen Research betreibst, dich ein bisschen über die Hintergründe informierst, mal ein Interview mit dem Entwickler dir anguckst oder so, um ein bisschen noch ein Backstory irgendwie zu kennen. Und dann am Ende des Tages mit Hin und Her hast du wahrscheinlich, um für diese 4 Stunden Call of Duty plus Artikel schreiben, einen ganzen Arbeitstag gebraucht. Ja. Plus Korrespondenz noch mit dem Publisher und so weiter. Das heißt, am Ende des Tages hast du wahrscheinlich für 8 Stunden Arbeit 50 Euro bekommen. Was dann unsere, das ist, also wir haben alle immer gesagt, so, ich habe damals schon gedacht, so, was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt hier nicht mehr arbeiten würde? So, als freier Autor ist das ein Kampf zu überleben. Und was viele von unseren Autoren gemacht haben, war dann einfach die Artikel für ganz viele Magazine. Die haben also ein Testmuster bekommen von einem Spielemagazin und haben den Artikel immer wieder umgeschrieben und haben den dann mehreren Magazinen angeboten, sodass du im Grunde von einem Autor den mehrfach gleichen Artikel auf verschiedenen Online-Seiten hattest. Und einige waren da besser oder fleißiger und einige waren dann, und das haben wir auch immer gesagt, ich habe zu meinem damaligen Chef bei Giga danach gesagt, habe ich gesagt, ich mache das nicht mehr mit 50 Euro. Das kann ich nicht vereinbaren. Ich kann nicht, der eine, den wir hatten, war Familienvater. Ich zahle dem keine 50 Euro. Die verhungern da, die Familie. Dann meinte er so, du hast vollkommen recht, David, wir geben ihm 70. Und da habe ich gesagt, das ist doch absurd. Und du kannst doch nicht erwarten, dass so jemand dann auch diesen zusätzlichen Effort nach einem. Natürlich ist so jemand bei solchen Beträgen verleitet, sich das Spiel gar nicht mehr anzugucken, weil du ja zum Teil Stunden in so ein Spiel investieren musst. Und schreibt sich das dann irgendwie zusammen. Ich will das gar nicht verteidigen, das muss ich dazu sagen. Ne? Es ist ein blöder Move von diesem Philipp Muishin. Aber es ist trotzdem irgendwo in dieser Branche nachvollziehbar. Hast du die bei Made by Day? Die verdienen pro Video wahrscheinlich sogar weniger. Ja, ich gehe davon aus. Ich habe ja damals auch gesagt, so werdet nicht Spieleredakteur in einem Video, weil es ist einfach nur absurd. Ich dachte, werdet nicht Journalist allgemein. Es sei denn, ihr macht das wirklich aus Überzeugung der Prinzipien, weil aber selbst dann hast du verloren, weil du dann in irgendein Magazin kommst, wo du dann beim Chefredakteur sitzt und sagst, so, ich würde jetzt gerne nach Afrika fahren und über die dortigen Wildjäger berichten. Ja. Und der dann sagt, nee, mach doch mal lieber noch einen Artikel mit die 10 krassesten Titten vom Super Bowl, hier ist die Bilderstrecke. Ja. So, das war ja damals, ich habe gekündigt bei Gamona, als unser Chef gesagt hat, wir müssen jedes Wochenende eine Tittenbilderstrecke mit Nacktpatches und die coolsten, nicht bekleideten Nachtelfen aus World of Warcraft, wo ich gesagt habe, lass doch bitte die Artikel weg und macht lieber sowas. Und das war der Moment, wo ich merkte, hier geht es aber ganz schön den Bach runter. Das sind halt Unternehmen und die müssen halt ihre Mitarbeiter auch bezahlen und die Lösung ist halt, das siehst du ja, dass immer mehr von diesen Webseiten dann einfach nicht machen, wenn sie an ihren Prinzipien festhalten. Das ist halt echt schwierig. Ne? Die Lösung ist tatsächlich wirklich in den Händen der Konsumer. Die einzige Lösung ist, dass du halt, so wie das ja inzwischen eigentlich gang und gäbe ist bei dem guten Journalismus, halt Geld bezahlst. Ja. Dass du halt einfach das, was früher ein Zeitungsabo war, halt heutzutage digital abschließt und dir halt so ein Wall Street Journal einfach halt für deine 3,99 im Monat oder sowas holst. Ne? Was ein echt fairer Deal tatsächlich ist. Ja. Ich dachte tatsächlich am Anfang, als ich das gelesen hatte, dass sich IGN einfach beim Videomaterial bedient hat. Und da dachte ich dann schon so, hui, da kann ich den Shitstorm nicht verstehen, weil ich das auch so mache. Ne? Mhm. Also weil ich der Ansicht bin, dass die auf das Bildmaterial keine vollumfänglichen Rechte haben. Also, was ich ja zum Beispiel mache, wenn ich ein Video über Sonic mache, dann spiele ich nicht alle Sonic-Teile durch und auch die Sonic & Knuckles und spiele dann bis zu dieser Szene, sondern ich gucke auf YouTube, ob ich Material davon finde. Meiner Ansicht nach, ich habe ja zum Beispiel auch schon lange kein Wasserzeichen mehr bei mir drin, weil ich denke, so sollen es die Leute auch bei mir machen. Ja. Ich finde das nur fair, dass man dann, weißt du, weil ich würde sagen, bei einem Play, also bei einem ganz speziellen Spielzug, bei Overwatch oder so, oder bei World of Warcraft, da finde ich, dann ist es fair, wenn man sagt, man gibt die Quelle mit an, damit die Leute wissen, aha, das hat dieser Spieler so hinbekommen. Es kann auch eine geile Promo-Möglichkeit sein in dem Fall, weil was wir zum Beispiel bei den Reaction-Videos ja kritisieren, ist, dass du das ganze Video von Anfang bis Ende siehst, ne? In dem Fall ist es halt einfach so, jemand interessiert sich offensichtlich für das Spiel und ich biete ihm Material von 10, 20 unterschiedlichen Creatern, die in dem Moment ist ja nicht, als würde ich jetzt ein Let's Play nehmen und es einfach in voller Länge bei mir hochladen und sagen, guck's euch jetzt bei mir an. Es geht ja nur darum, so, wenn ich zum Beispiel meine Zusammenschnitte mache, dann nehme ich hier mal eine Szene, da mal eine Szene und du nimmst ja auch die Filmtrailer und die Spieletrailer und so weiter. Ja, genau. Also, das ist Spielematerial, worauf auch Super LP Gaming XL Pro keine Rechte meiner Ansicht nach. Hat er ja in den meisten Fällen auch nicht, weil ja tatsächlich ist ja tatsächlich so inzwischen, dass ganz viele Let's Player in YouTube-Netzwerken sind, gerade die Kleinen, weil die in Bulk anfragen bei EA, hey, dürfen die überhaupt euer Let's Play-Material benutzen? Bei Nintendo war das ja ganz krass, weil Nintendo ja dann angefangen hat, sogar Kanäle zu monetarisieren und denen das Geld wegzunehmen, weil die gesagt haben, hey, ihr spielt gerade da unser Spiel, davon kriegen wir bitte das Geld jetzt auch. Wie gesagt, ich finde, wenn Boomstick Gaming, was man nicht machen kann, ist einfach das Review einfach umschreiben oder sich klauen oder Punkte daraus nehmen. Auf das Spielmaterial von Dead Cells hat er meiner Ansicht nach jetzt nicht den größten Anspruch. Was man dazu sagen muss, da geht es nicht um Spielmaterial, wo jemand, das jemand geeditet hat, also so wie ein Hand of Blood oder sowas, der dann ein ganzes Neue draus baut oder wo man sondern noch, wo man noch ganz normal, eine Facecam drin hat, sondern einfach, wenn du jemanden da hinsetzen würdest, ohne die Audiospur, der könnte dir nicht sagen, ob das ein Trailer ist oder ein Gameplay-Material vom Entwickler oder von XP Fick Deine Mutter Gamer 2000. So. Ja. Und das ist, wie gesagt, eine andere Sache. Aber hier haben sie ein bisschen über die Stränge geschlagen, das nur zu IGN. Genau, und da hat jemand sofort die Konsequenzen gesehen, was passiert, wenn du den Content unter Leute klaust. Wir kommen zu einer Studie, Robin. Mhm. Denn ich bin mir nicht sicher, ob du das weißt, aber das Vertrauen der deutschen Verbraucher in Markenempfehlungen von Social-Media-Influencern ist gestört. Gestört, sagst du? Gestört, sage ich. Gestört. Das hat nämlich Horizont.net geschrieben, basiert auf einer Studie des Softwareunternehmens Bazaar Voice. Nie gehört, das ist immer witzig. Das sind Experten, die wissen das. Immer witzig, jedes Mal, wenn eine neue Studie von einem neuen Unternehmen kommt, denke ich mir, ist das so ein Ding, was man dann einmal gründet und dann... Wir haben uns die Webseite jetzt nicht angeguckt, aber jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke... Bazaar hört sich an wie eine Plattform, auf der du wahrscheinlich relativ viele Kundenempfehlungen hast. Weißt du, von anderen Käufern, so wie Amazon zum Beispiel. Man weiß es nicht. Ja, weil also Horizont. Also angeblich haben 4.000 Konsumenten in Europa daran teilgenommen, davon 1.000 aus Deutschland. Und 71% der Deutschen befragten die Produkt- oder Markenbewertung eines anderen Kunden, der demnach ziehen 71% der deutschen Befragten die Produkt- oder Markenbewertung eines anderen Kunden der Empfehlung durch einen bekannten Influencer vor. Was ja erstmal logisch ist. Ne, wenn ich zu dir komme und sage, Robin, gut, jetzt ist blöd, weil du auch Influencer bist, aber wenn ich meine Mutti frage, hey Mutti, ich brauche einen Fleckenentferner, dann frage ich lieber sie, als im Internet nachzusuchen. Darum geht es ja nicht mal hier. Hier geht es ja um andere Kunden, die du nicht mal kennst. Also ich glaube, die Logik ist ja wirklich, also das, was ich so spannend finde, ist, dass sie, also die machen da draus natürlich wieder so ein Clickbaiting direkt, wo ich sagen muss, Horizont ist ja eigentlich ein renommiertes Ding. Das ist gestört. Es ist zerstört worden, es ist kaputt, irgendwas ist da verrückt, weil 71% auch nur der Leute sagen, ey, wenn ich auf Amazon.com gehe und da haben 4.000 Leute das Produkt gekauft und 4.000 Leute haben dem einen Stern gegeben, dann vertraue ich diesen 4.000 Leuten weniger, als wenn Bibi dafür 100.000 Euro bekommen hat, das Produkt zu promoten. Natürlich, das wäre ja auch, also wie dumm sind bitte diese anderen 29%, dass sie sagen so, ich habe Werbung dafür gesehen, der glaube ich mehr als den anderen Tausenden von Kunden, die dazu unbezahlt Meinungen schon geschrieben haben. Und ich glaube, also es wird nicht ganz klar, ob es da wirklich um bezahlte Werbung geht oder nur um Empfehlungen von Influencern, aber ich gehe mal stark davon aus, dass sie das in dieser Umfrage gar nicht differenziert haben. Ich wollte sagen, das ist ja mittlerweile so schwer zu durchschauen. Wir haben tatsächlich einen sehr differenzierten Blick darauf. Obwohl wir immer wieder auch meckern über Influencer und Influencer-Werbung, sagen wir gleichzeitig auch, Influencer-Werbung kann was Gutes sein, wenn man sie richtig macht. Das größte Problem meiner Ansicht nach ist, und was auch so ein bisschen dieses Missvertrauen geschürt hat, ist A, dass lange Zeit das Ganze als Schleichwerbung betrieben wurde und B, dass immer wieder dieses Ding aufgemacht wird von, das sehe ich auch immer wieder von diesen Leuten, die diese Agenturen betreiben oder Netzwerke betreiben, dass sie sagen, Influencer-Marketing ist wahnsinnig nah und echt und ist super glaubwürdig, weil Authentisch. Authentisch ist das Wort der Stunde, denn so ein Influencer, der sagt dann, hey, ich liebe Vodafone, ich kann mit keinem anderen Netz so gut telefonieren wie mit denen, der muss das so meinen, weil er ist ja auch so real in all seinen anderen Videos. Das ist ja so diese Realness bei YouTube, die wird dann halt gleich irgendwie missverständlicherweise auch übertragen auf den Werbeaspekt. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und das ist das, was, und deswegen finde ich das so faszinierend, das ist das, was Influencer-Marketing lange Zeit ausgemacht hat. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, haben ja tatsächlich Werbung gemacht für Vodafone. Für was? Für Vodafone? Ja. Nee, da habe ich mich nicht dran beteiligt. Wenn wir für die jetzt Werbung machen, dann ist es halt Werbung. Es ist halt klar gekennzeichnet, klar separiert vom Inhalt und es ist einfach eine Wiedergabe von Produktinformationen und keine Kaufempfehlung. Also das ist ja das, wir gehen nicht hin und sagen so, also, wie, ne, also wenn jetzt im Fernsehen läuft, die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von Radeberger, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, aber ne, heutige Folge, dann geht ja nicht irgendjemand aus der Sendung plötzlich hin und sagt, das ist das beste Bier der Welt und ich trinke nur dieses Bier, sondern es ist halt einfach klar getrennt von der Sendung, die präsentiert wird, einfach nur ein Werbehinweis. Und das ist ja auch, das ist das Absurde. Also man hat ja auch dann, ne, früher war es die Printzeitschrift. Ja. Wenn ich die irgendeine Zeitung, gerade die Frauenmagazine sind ja voll davon, jede zweite Seite ist da Werbung. Und wenn du das durchblätterst, sagst du ja auch nicht hinterher, also dieser Werbung vertraue ich nicht. Weil die haben auf der einen Seite haben die Werbung für Parfüm 1 gemacht und auf Seite 15 nochmal für Parfüm 2 gemacht. Was denn nun? Können die sich mal entscheiden? Und das ist halt so ein Ding, auch im Fernsehen war es ja auch immer so, wenn es im Werbeblock kommt, einfach so viel Werbung und vor allen Dingen für ähnliche Produkte zum Teil. Natürlich. Da stellt sich doch auch keiner hin und sagt so, also denen vertraue ich nicht. Da rufe ich lieber nochmal meine Mutti an, welches Parfüm ich jetzt am Ende benutzen soll. So, und da werden unterschiedliche Maßstäbe angesetzt, die totaler Quatsch sind. Mega Quatsch. Also ich verstehe natürlich, und in manchen Fällen macht das Sinn, wo Werbung halt wirklich einfach super passt zu der Persönlichkeit, einfach weil das Produkt einfach super passt, weil er halt eine Marke richtig gut Research gemacht hat, siehst du ganz zum oft zum Beispiel Auto, was war das bei Tanzverbot und Katja Krasewitsch? Eine Fahrschule. Ja. Nee, aber zum Beispiel hier JP Performance oder sowas, ne? Wenn der Werbung macht für ein Auto, dann sagst du, ja, ich glaube dem wirklich, also dann vor allem der muss sich ja dann auch in dem Moment in seiner eigenen Glaubwürdigkeit fürchten, wenn er sagt, dass das Auto ist richtig gut, weil das der Grund ist, warum Leute ihn gucken, dass er seine ehrliche Meinung sagt. Wenn irgendein Tech-YouTuber ein Handy empfiehlt. Wenn du Leute hast, denen das was bedeutet. Also ich glaube, und das ist ein bisschen das Problem, dass manche nicht vielleicht unterscheiden können. Ich glaube, dass JP Performance jemand ist, der am Ende sagt so, hey, mein Ruf ist mir wichtiger. Absolut. Er lebt ja von seinem Ruf. Ja, genau. Und dann, wenn Leute das mich irgendwann nicht mehr ernst nehmen, dann gibt es niemanden mehr, der diese Werbung von euch gucken würde. Oder so ein Felix Barr oder sowas, so Tech-YouTuber. Also ich glaube, in so den Nischen ist das ganz krass. Oder ich meine, auch im Gaming-Bereich. Ich glaube, wenn ich jetzt einen Gronkh hinsetzen würde und sagen würde, das ist das beste Spiel aller Zeiten, alle kaufen es und es ist einfach richtig mies, dann würde er als... Das war ja bei God of War das Problem. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich in einem Podcast mal darüber spruch, dass Sony uns God of War nicht zur Verfügung stellte, wo ich dann sagte, so, ich kann dafür Werbung machen, aber ich weiß offen gestanden nicht, wie das neue God of War ist. Und ist das scheiße, dann habe ich ein Problem damit. Ja. So, und das glaube ich, machen immer mehr YouTuber so. Und dann ist das eigentlich durchaus authentisch. Ja. Aber wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, wie du es zum Beispiel gemacht hast in einem deiner Videos, wo du einfach auch einen Werbeblock gemacht hast, wo du gesagt hast, Achtung, Video hier kurz Pause, Werbung für XY hat überhaupt nichts zu tun mit dem Rest. Und jetzt geht's weiter, so wie wir es im Podcast eigentlich auch machen. Ist eine legitime Art und Weise, finde ich in Videos nicht ganz so elegant. Es reißt halt so ein bisschen raus aus dem Kontext, aber es ist halt tatsächlich die einzige Art und Weise, wie du es richtig eingebunden bekommst. Genau, ne? Also, aber dann ist das eine Option. Und ohne dann diese Mehr von der Authentizität aufzumachen, denn ich muss nicht besonders authentisch sein, um dir eine Nivea-Creme anzudrehen, beziehungsweise anders zu sagen, hey, hier ist Nivea-Creme, kauf sie dir oder lass es halt sein. Wie es im Fernsehen halt läuft. Ich und wir, also auch beim Podcast, aber generell, achte natürlich schon darauf, dass wenn ich Werbung mache, dass ich auch glaube, dass das Produkt gut ist, ich selber Erfahrung mit dem Produkt gemacht habe oder zumindest Gutes davon gehört habe. Also es gibt Unternehmen, für die würde ich nie Werbung machen, weil ich einfach richtig schlechte Erfahrungen gemacht habe oder weil die auch einfach, einfach öffentlich so ein Nestle zum Beispiel, ne, wo die halt öffentlich schon so viel Scheiße und Kacke am Dampfen haben für irgendwelche Sachen, die gemacht haben in der Vergangenheit, wo du dir halt keinen Gefallen tust für so einen Konzern. Es war neulich so, dass ich bei Flo in seiner Kochshow Copy and Taste war und da waren ganz viele Kommentare, weil er eine, ich glaube, er hatte von Tomi eine Mayonnaise genutzt, die ja ein Nestle-Produkt ist. Also, krass, wie viele Leute da direkt unten in den Kommentaren schreiben, ey, ja, voll gutes Format, aber könntest du bitte demnächst keine Nestle-Produkte mehr nutzen? Ja. Da achtet man natürlich nicht unbedingt drauf. Aber ich finde, das gehört auf jeden Fall dazu, weil die Verantwortung hast du. Und ich finde, die Verantwortung hast du, egal ob du Influencer bist oder ob du in der klassischen Werbung arbeitest. Es ist ja inzwischen sogar so, dass es Hedgefonds gibt, die dein Geld nicht mehr in Firmen investieren, die du selbst moralisch für fragwürdig hältst. Also, dass wenn du dein Geld in irgendeinen ETF investierst oder einen Indexfonds oder irgendwas, dass halt dann da nicht Heckler und Koch mit dabei ist. Ne? Also, das ist einfach, weil du sagst sozusagen, auch wenn die Firma unendlich krasse Profite abwirft, keine Ahnung, aber ob sie das tut, aber ne, auch wenn die krasse Profite abwirft, sozusagen, ist das ein Profit mit etwas, was ich moralisch so fragwürdig finde, dass ich damit mich nicht selber bereichern möchte. Und das finde ich bei der Werbung genauso. Wenn das Unternehmen ist, von dem ich persönlich sage, ich möchte damit nichts zu tun haben, mache ich dafür keine Werbung. Aber wenn das Unternehmen gut ist und ich sage, ja gut, aber letztendlich bin ich trotzdem kein Kunde, es tangiert mich nicht, aber es ist ein geiles Produkt, was vielleicht einige meiner Zuschauer interessiert, dann spricht für mich nichts davon, Werbung zu machen und ich muss jetzt nicht unbedingt mich hinsetzen und sagen, wow, das ist das Geilste auf der Welt, ich bade den ganzen Tag nur in diesem Duschgel. Ich finde tatsächlich, jeder sollte sich das auch immer selber ein bisschen entscheiden. Es gab letztes Jahr auf dem Deutschen Computerspielpreis den kleinen Eklat, weil da gleichzeitig auch eine Gegendemo passierte. Ich weiß nicht, ob du da warst, aber es waren Leute, Demonstranten da, die sagten, dass Crytek eine schlechte Firma sei, weil Crytek ihre Engine auch an das Militär verkauft und dadurch ja auch quasi direkt an Kriegen beteiligt sei. Das ist jetzt bei Google gerade passiert. Da hat Google Projekte fürs Pentagon mit betreut oder zumindest irgendwelche Tochterfirmen von Alphabet. Und da haben sich dann auch Mitarbeiter groß gegen aufgelehnt, dass sie gesagt haben, so, also Mitarbeiter in der eigenen Firma, die gesagt haben, warte mal, ich möchte aber nicht für einen Konzern arbeiten, der dem Pentagon mit irgendwelchen Drohnen und was weiß ich hilft. So, die Frage ist jetzt mittlerweile wirklich so, kann man überhaupt noch ein Produkt in die Hand nehmen, wo nicht irgendwelche Kinderarbeiter mit zu tun hatten oder wo dann in siebter Instanz danach irgendjemand im Irak erschossen wurde. Kann man auf jeden Fall. Also es gibt eine Menge, also je nachdem, wie extrem man da werden möchte, aber es gibt eine Menge Unternehmen, die, lass es bei Bioprodukten anfangen und bei Fairtrade oder was weiß ich enden. Also da gibt es eine Menge in die Richtung. Aber Unternehmen, würdest die selber du jetzt Geld auch, spenden. Würdest du jetzt sagen, nee, Crysis 2 spiele ich nicht mehr, weil würde ich nur, wenn das Problem mich in irgendeiner Form wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ich habe jetzt von diesem Protest noch nichts mitbekommen. Crytek ist, glaube ich, sowieso am Ende. Ja. Ich bin mir nicht sicher, wie sich dieses Hand verkauft hat, was sie jetzt weiß ich nicht, aber man hört ja immer nur die Stories. Aber was ich, um auf diese Horizont.net-Story zurückzubekommen, die ziehen halt irgendwelche Schlüsse aus irgendwas, was meiner Meinung nach gar keine Schlüsse sind. Also sozusagen Influencer-Marketing ist gestört, weil Leute den Empfehlungen von irgendwelchen Kunden, die keine Investitionen in das Produkt haben, mehr vertrauen als Leute, die Geld für das Produkt bekommen. Das finde ich einen gesunden Zustand. Warum ist das dann gestört? Das heißt ja nicht, dass Werbung nicht trotzdem funktioniert. Ich glaube, Influencer-Marketing ist tatsächlich gestört, aber aus der anderen Seite. Also du merkst immer mehr, dass die Firmen ihre großen Budgets wieder zurückziehen. Du hörst immer mehr Stimmen. Ich habe neulich erst wieder mit jemandem gesprochen, der meinte, ein Großkunde von ihnen, ein ehemaliger, hat jegliche Influencer-Budgets gestrichen und möchte nicht mehr mit Influencern arbeiten. Und ich glaube, das liegt in erster Linie daran, an den vielen Verfehlungen der letzten Jahre und an die vielen, auch an dieser Goldgräberstimmung, die auf beiden Seiten aufkam und die dann zu horrenden Geldern geführt hat und dann aber auch, wo sich dann hinterher immer wieder die Firmen fragen müssen, was hat mir das jetzt eigentlich gerade gebracht? Aber auch, weil halt, also zum einen hast du halt eine Menge Influencer, die einfach richtig unprofessionell und dumm sind. Du hast eine Menge Agenturen und Netzwerke und Produktionsfirmen und blablabla, die gierig sind und die ihren Job auch einfach nicht richtig machen und die keine Ahnung haben. Und du hast natürlich einfach viele Unternehmen, die halt einfach auf die größten oder auf die trendigsten Sachen aufspringen. Also dieses Fall mit dem hier ist, ich weiß nicht genau, ob das Werbung ist oder nicht, aber dieses Fischer Academy ist, das ist eine Fahrschule. Und sowohl Katja Krasavic als auch Tanzverbot waren da jetzt in den letzten Wochen und haben da irgendwie gedreht und irgendwas da gemacht. Und du hattest geguckt, dass sie auch in der Vergangenheit schon mit ganz vielen anderen YouTubern irgendwie, vor allem mit kontroversen YouTubern. Ja, also ich glaube ApoRed auch. Und so, also ganz viele sich da reingeholt haben. Damit holt man sich natürlich ein Klientel rein. An Teilnehmern, die aber sicherlich vielleicht auch funktioniert. Also vielleicht funktioniert, ist das wirklich effektive Werbung. Aber wenn ich das jetzt sehe als, keine Ahnung, NGO, die den Regenwald beschützen will und denke, ach guck mal, die haben sehr erfolgreiches Influencer-Marketing gemacht mit Katja Krasavic und Tanzverbot. Und Ubisoft. Oder als Ubisoft. Ja. Und dann sage, okay, warte mal, die schreibe ich jetzt an, das mache ich genauso, weil man sich einfach nicht mit der Thematik auseinandersetzt, dann geht es halt nach hinten los. Und das siehst du halt ganz oft, dass Leute halt einfach hingehen, gucken, wer ist der Größte, was das Ding ist, haben wir schon so oft drüber gesprochen. Und das gibt dem Ganzen halt einen schlechten Ruf und dann verbrennen sich halt einige, die halt einfach ihre Arbeit nicht richtig gemacht haben. Und das hast du aber in allen Bereichen der Digitalisierung, finde ich, schon früher gesehen. Da gibt es eine Menge Unternehmen, die auch mit Facebook-Werbung oder mit anderen Sachen halt voll auf die Fresse geflogen sind, weil sie halt einfach gesagt haben, ja, machen wir jetzt mal. Und einfach irgendjemandem dann eine Million in die Hand gedrückt haben und der hat halt einfach Bullshit gemacht. Wo du gerade mit Schabernack-Treiben angesprochen hast, PewDiePie hat ja in der Vergangenheit häufiger mal das Problem gehabt, dass er zu sehr in eine kontroverse Richtung geschlagen hat. Es gab zwei, drei Fälle, wo er richtig regelrecht viral gegangen ist. Die Washington Post hat versucht, ihn auseinanderzunehmen und jetzt ein anderes Magazin, die aktiv Marken anschreiben, das habe ich auch noch nicht gehört. Das ist so dreist. Wo Redakteure, die sich die Zeit nehmen, Marken anzuschreiben und zu sagen, Moment mal, wir haben hier gerade gesehen, ihr macht mit PewDiePie Werbung, hört da mal mit auf, der ist kontrovers. Ja, genau, also ich weiß nicht, wie hießen die, DigiDay oder so? Irgendwie so Digi Today. Auf jeden Fall, ich habe das nur durch meinen Google Newsfeed gesehen, und zwar hat PewDiePie irgendwie so ein Video hochgeladen, sponsert bei Volvo, hat einfach PUBG gespielt, ich glaube, es ist sogar schon älter. Und hat das einfach als Gag so genannt, weil er irgendwann irgendwo in diesem 19-Minuten-Video bei Minute 11 mit einem Volvo in ein Auto einsteigt. Das ist nicht mal ein Volvo, aber er kommt ja aus Schweden, Volvo kommt aus Schweden, das ist einfach ein Meme. Und er macht das halt irgendwie zu einem Meme und sagt so, haha, sponsert bei Volvo. So. Daraufhin hat das Unternehmen gesagt, warte mal, aber es ist doch gar nicht sponsert bei Volvo, der lügt doch. Und dann haben sie irgendeinen Experten gefragt und schreiben halt in diesen Artikel mit rein, so angeblich bereichern sich Mikroinfluencer an Fake Product Placements. Sie behaupten, sie wären gesponsert bei Unternehmen wie Volvo, um dann zum Beispiel zu Mercedes zu gehen und zu sagen, guck mal, Volvo hat mich auch schon gesponsert, ich bin legitim, komm mal, gib mir mal Geld. Und das ist natürlich völliger Bullshit, weil die, also das gibt's. Also ich glaube, gibt's tatsächlich, ja, ich glaube, dass es gibt. Das gibt's tatsächlich. Also ich war mal auf einem Panel, da war die Telekom mit auch und die meinten so, wir werden regelmäßig in Posts getaggt mit Hashtag Werbung, danke an die Telekom, und wir haben damit nichts zu tun, wir wissen nicht, wo die herkommen, und das scheint auch irgendwelche Leute zu sein, die das halt irgendwie vielleicht als Gag machen oder die tatsächlich sich daraus irgendwas erhoffen, dass sie dann so gesehen werden, aber bei PewDiePie ist das ja völlig lächerlich, das ist ein Meme, die haben das völlig falsch interpretiert. Dann haben die aber tatsächlich Volvo angeschrieben und haben dann auch noch andere Unternehmen angeschrieben, unter anderem LG. Ich hatte ein Video, das war irgendwie sponsert bei LG, da hatten die dem einfach nur einen Fernseher geschickt und haben dann LG in Korea angeschrieben, also wirklich halt so, ich glaube, die sitzen in Korea, also ganz oben bei der internationalen Ebene, und denen halt geschrieben, so, ja, aber hier PewDiePie da und der ist doch voll der Böse und hat doch mal hier einen Nigger gesagt und was weiß ich und bla bla bla, und dann hat LG gesagt, oh, aha. Das wussten wir gar nicht. Mit dem arbeiten wir nicht mehr. Ich habe sofort jetzt mein Team gebrieft, dass wir mit dem nicht mehr arbeiten. Und die feiern das auf ihrer Website so als so ein großes Achievement. So, wir haben die Welt gerettet, dass PewDiePie kein Geld mehr bekommt. Ja. Und das war ja das, was auch viele dem Wall Street Journal bei der Apocalypse vorgeworfen haben, dass das halt ganz oft die traditionellen Medien sind. Egal im digitalen Bereich werden Budgets abgezogen von solchen Webseiten, wo man früher Werbung, Bannerwerbung geschaltet hätte. Und das wird in Influencer-Marketing geschickt. Also haben die in ihrem journalistischen, in ihrer journalistischen Integrität eine Motivation, diese Influencer zu verunglimpfen und denen zu schaden und aktiv vielleicht sogar die Werbekunden, die dann zu ihnen gehen. Es gibt in Deutschland ja so durchaus auch, also in den alten Medien hast du definitiv, schwingt das immer mit. Du hast Hefte wie Die Welt zum Beispiel. Die Welt ist für mich der größte Haufen von Influencer-Hassern, den du finden kannst. Ja, egal, auch bei, über Funk und so schon ganz lustige Artikel geschrieben. Egal, wann sie in der Lage dazu sind, über irgendeinen abzulästern oder einen Status-Quo-Bericht zu erstellen, in dem ganz klar davon die Rede ist, dass alle dämlich sind und alle, dass die der Untergang des Abendlandes sind. Natürlich, weil sie jetzt dazu gezwungen sind, irgendwelche Abo-Modelle einzuführen und nicht mehr die Gelder in den Arsch geschoben bekommen. Aber wenn du dir so zum Teil die Berichterstattung der Welt anguckst, naja, kann ich dann nur sagen. Aber wollen wir gar nicht über die Welt reden. Ich das Wall Street Journal ist ja zum Beispiel ein sehr gutes. Ja, ja. Blatt. Die Welt, also, ja, die Welt ja unter Umständen auch. Aber es ist halt trotzdem sehr, sehr wohl zu erkennen, wo kommt das her. Und das hatten wir aber eben noch nicht, dass es Leute gibt, die das aktiv machen oder sich öffentlich auch noch. Ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass angeschwärzt wird hintenrum eine ganze Menge. Das habe ich selber auch schon erlebt. Aber dass man das so offen dann auch noch zur Schau stellt, das hätte ich nicht gedacht. Aber es ist wieder so ein Fall, wie wir letzte Woche ja auch gesagt hatten, wo Leute Dinge rauskramen, die mal so gelaufen sind. Also, ja, absolut. Es gibt zum Beispiel bei Unge, hatten wir das ja mehrfach schon gesagt, dass wir immer wieder hören, dass mit Unge Marken nicht zusammenarbeiten wollen. Und es gibt, glaube ich, wegen Hashtag Freiheit. Ne? Also, wegen Hashtag Freiheit. Ja. Oder jetzt Milch ist Gift ist sicherlich auch so eine Sache, wo dann, ne, und ich würde wetten, dass es auch da Leute gibt, die sagen, so, Moment, ihr wollt mit Unge zusammenarbeiten, macht das mal lieber nicht. Weil hier hast du nicht gesehen, da, etc., etc. Selbst ich muss mir jetzt bei Tinseltown, diesem neuen Filmkanal, bei dem Hashtag ich beteiligt bin, muss ich mir jetzt plötzlich anhören, Moment mal, warum bist du denn da mit Unge auf einem Kanal tätig? Dominik Porschen hatte mich mal auf Twitter irgendwie angegriffen, beziehungsweise hatte mir mal geschrieben, so, wie kannst du nur mit denen zusammenarbeiten? Da habe ich da so, Junge, du hast die Videodays moderiert. Wenn hier einer still sein sollte. Ja, vor allem, du arbeitest ja nicht mit denen zusammen, das ist ja auch das Lustige. Ja, ja. Da lädt ja jeder einfach so individuell seine Videos auf einen Kanal hoch. Das ist, aber das also, reicht den Leuten schon. Pass auf, aber das letztendlich ist Tinseltown genauso nur eine Plattform wie YouTube auch. Also aber müssen eigentlich alle, die auf YouTube hochladen. Guck dir Funk an. Die Jungs von Worldwide Wohnzimmer müssen sich unter jedem Video gefallen lassen, warum Susie Grime jetzt dieses und jenes gemacht hat. Ja. Oder Jäger und Sammler im Allgemeinen. Das ist so gut. Ich denke so, Alter, hä? Das ist so, als würdest du halt einfach Günther Jauch anschreien, warum er im Fernsehen ist. Nee, warum bist du auf RTL? Hey, RTL ist doch, hat doch mal die eine Sendung abgesetzt. Ja. Was fällt dir ein, ja. Günther Jauch? Jetzt ist Wer wird Millionär und Günther Jauch plötzlich der, ne, also das ist so ein Bullshit. Der nimmt doch einfach, was er kriegen kann, genauso wie wir auch. Ja. Wir kommen mal zu einer Sache, die wirklich abgesetzt werden sollte und zumindest jetzt auf den sozialen Medien gebannt wurde. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Infowars von Alex Jones bzw. Infowars.com ist eine Sendung, ich habe keine Ahnung, wie lange es die gibt, aber die ist schon sehr lange wahnsinnig populär. Und es ist ein Typ, der offensichtlich schwer gelitten hat, der in seiner Sendung da sitzt und rumbrüllt wie so ein Affe, dem sie den Zucker nicht gegeben haben. Und jede Conspiracy Theory, die die Welt je hervorgebracht hat, unterstützt oder zum Teil selbst in die Welt trägt. Ja. Also wir haben hier so ein paar Highlights mal aufgeschrieben. Unter anderem ist Alex Jones in Infowars darauf gekommen, dass Lady Gagas Halftime-Show beim Super Bowl ein verstecktes satanistisches Ritual ist. Mhm. Und allgemein ist er der Meinung, dass Obama ein Satanist ist, aber auch und? Der versteckte eigentliche Machthaber der Al-Qaida. Ja, ist er auch? Ja. Das wusste niemand. Er hat das Gurkenglas-Gate aufgedeckt. Mhm. In einer Sendung, in der Jimmy Kimmel hatte mal Hillary Trump zu Besuch. Und Hillary Trump, der wurde ja nachgesagt. Hillary Trump. Ach Quatsch. Das ist die Tochter von Donald Trump. Scheiße. Hillary Clinton, sorry. Das ist aber auch eine Verschwörung, die du gerade aufgedeckt hast. Scheiße, ja. Hillary Trump ist tatsächlich Hillary Clinton. Ja. Die haben sie eigentlich auch nur eingeschleust. Ja. Und bei der wurde ja dann irgendwie nachgesagt, das war dann irgendwie so ein Ding, was in die Welt gesetzt wurde, sie wäre eigentlich todkrank. Und um ihre Gesundheit quasi zu beweisen, hat Jimmy Kimmel sich so einen Gag ausgedacht, wo er in ein Gurkenglas hingestellt hat und sie sollte es öffnen. Und sie hat es dann aufgemacht und Alex Jones sagt in seiner Sendung, er hat das Ploppen nicht gehört. Und deswegen ist das eine Verschwörung. Die Frau ist tatsächlich todkrank. Ja. Er hat das Sandy Hook-Massaker quasi. Das ist, finde ich, negiert. Das Krasseste. Also, man kann vielleicht noch mal zwei, drei Worte zu Alex Jones verlieren. Der Typ ist, oder wird in Amerika tatsächlich von vielen als eine Nachrichtenquelle angesehen. Ja. Also so wie ein Fox News oder ein Breitbart, ist ja vielleicht noch ein bisschen, also so weiter rechts noch. Das ist im Grunde ein bisschen, als würde man hier sagen, ich schalte statt der Tagesthemen jetzt Ken Jebsen ein. Genau. Also wirklich, aber weil das halt auch von der Produktionsqualität, von den Sponsoren. Ey, Alter, das Studio sieht krass aus. Die haben richtig Geld. Das ist eine richtige Nachrichtensendung. Die haben auf ihrer Website, habe ich vorher nochmal nachgeguckt, 10 Millionen Aufrufe im Monat. Das ist, die haben tatsächlich mehr Aufrufe als Newsweek oder The Economist. Also zwei Nachrichtenmagazine, die ich sogar kenne und ich auch regelmäßig immer mal wieder bei mir im Newsfeed sehe. Regelmäßig immer mal wieder im Newsfeed sehe. Ja, genau. Ja, wo ich die Buchstaben, aus denen die Namen bestehen, immer mal wieder auf jeden Fall, benutze. Also auch Donald Trump hat mehrfach schon Infowars als Quelle genommen. Ja, ja. Und das ist das Problem. Und das ist das Problem, dass in Konversationen mit Leuten, die einen an der Rübe haben. Mit meinem Gastvater in den USA. Ja. Der guckt das genauso wie Fox News und Breitbart und der setzt sich da hin und sagt, ich habe heute Morgen, also sagt natürlich nicht in dem Dialekt, der sagt das auf Arkansas-mäßig, also nee, Südstaatenamerikanisch so. I have heute Morgen. Heute Morgen habe ich gesehen, dass die US-Regierung die ganzen Frösche schwul macht. Das ist mein Lieblingsding. Alex Jones hat ein Problem mit Schwulen offensichtlich und er ist seit Jahren der Überzeugung, dass das US-Militär schwule Bomben einsetzt, um die über anderen Ländern abzusetzen. Ja, also es ist eine Bombe, die weibliche Hormone enthält oder irgendwelche Duftstoffe oder so, die dann dafür sorgt, dass Soldaten, auf denen die abgeworfen sind, anfangen, zueinander hingezogen zu sein. Und dieselben Chemikalien werden ins Wasser eingespeist ins Trinkwasser. Und das, deswegen sind tatsächlich heutzutage die meisten Frösche schwul. Und aber auch, also alles, was wir an Homosexualität sehen, ist tatsächlich aufgrund des Trinkwassers. Und Transsexualität ist tatsächlich ein Programm der CIA, um die Welt zu entvölkern. Denn wenn alle schwul sind am Ende des Tages, wer will denn dann noch Babys miteinander machen? Genau, absolut. Ne? Und die Frauen machen nur Lesbenspielchen, also die Männer pieken sich in den Po. Wir müssen aufhören, da sarkastisch drüber zu sein, weil es halt so erschreckend ist, dass Leute wirklich ernst meinen. Sorry, aber. Weil das Krasseste, finde ich, ist das Sandy Hook Massacre. Das war dieser Amoklauf, wo, ich glaube, 26 Leute in der Grundschule erschossen wurden bei einem Amoklauf in den USA. Und das war eines der ersten, aber das hat er danach auch öfters noch gesagt und das ist dadurch auch so ein bisschen immer mehr noch größer geworden. Wird inzwischen bei jedem Amoklauf gesagt, auch bei diesem anderen Shooting, was neulich in Florida war. Er hat groß und schwer behauptet und wurde davor auch verklagt, und ich glaube, der Gerichtsprozess läuft noch, dass das ein Fake-Attentat gewesen wäre von Obama, oder den Demokraten oder der neuen Weltordnung, das wird ja immer behauptet, um den Amerikanern die Waffen wegzunehmen. Und diese ganzen Kinderleichen waren gar nicht tot. Das waren gecastete, sogenannte Crisis Actors, also Schauspieler, die darauf spezialisiert sind, Krisen vorzutäuschen. Und alle Eltern, die da weinend im Fernsehen saßen. Und stell dir das mal vor, wie krass das ist. Du hast gerade dein Kind verloren in einer Tragödie, wurde gerade erschossen und dann stellt sich jemand hin vor 10 Millionen Amerikanern, die dem das aus der Hand fressen und das glauben, dass du in Wirklichkeit gerade nur so tust, als würdest du trauen und dein Kind gibt's gar nicht, sondern dein Kind lebt noch, ist aber ein Schauspieler. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie wahrscheinlich so wie sich ein Jude heutzutage fühlt, der seine Familie im Holocaust verloren hat und dann AfD-Spinner oder eben Holocaust-Leugner hört, die dann sagen so, das müssen die Leute aber erstmal beweisen. Ja, und das ist vergleichbar. Was halt anders ist als in vielen anderen Ländern, in den USA, war das also noch nicht Mainstream, aber schon so nah am Mainstream-Medium dran, dass es halt echt erschreckend ist. Und der hatte halt einen Podcast auf Spotify, der hatte einen YouTube-Channel mit zig Abonnenten, der hat eine Facebook-Seite mit zig Followern und Likes. Und auf Twitter ist der auch ganz toll dabei. Und der ist halt wirklich beliebt und Leute glauben das, was der sagt. Unter anderem der Präsident der Vereinigten Staaten glaubt, was dieser Typ sagt. Ja, aber Pizzagate war eine Sache, die er weitergetragen hatte, wo es ja dann tatsächlich sogar ein Shooting gab, wo jemand in diesen Pizzaladen reingegangen ist, um diese angeblichen Pädophilen, die von Hillary Clinton da reingesteckt wurden. Das war ja die Verschwörungstheorie, dass Hillary Clinton einen versteckten Pädophilenring in einer Pizzeria versteckt. Und dann ist ja jemand hingegangen. Die von schwulen Fröschen betrieben. Ja, hat da drin rumgeschossen. Woraufhin er sich sogar dann on air entschuldigt hat dafür, dass er das behauptet hat. Also zum ersten Mal, dass er sich. Und was ganz spannend ist, der Typ wurde mal verklagt von seiner Ehefrau in einem Scheidungsprozess, gar nicht so lange her. Und da ging es um, ich glaube, das Custody, also dass er seine Kinder haben darf oder seine Frau, wie heißt das auf Deutsch, keine Ahnung. Wer die Kinder haben darf in der Scheidung. Wer die Kinder, Und, Sorgerecht, sorry. Sorgerecht, genau. Sorry. Das Sorgerecht, darum ging es. Und da hat natürlich seine Frau, der Anwalt seiner Frau, hat argumentiert, yo, guck mal, was der im Internet so für Bullshit labert. Yeah. Dieser Typ ist nicht bei seiner vollen Verfassung. Weil er auch immer wieder ausrastet. Es gibt ein Video, wo er in der BBC aufgetreten ist, im BBC-Fernsehen, und wo er erst seinen Bullshit verbreitet und dann einer der Moderatoren dann sagt so, sag mal, Moment mal, wenn das ja auch alles stimmt und du all diese Verschwörungen aufgedeckt hast, warum bist du dann eigentlich noch am Leben? Das kann doch nur eigentlich den Grund haben, dass du entweder stimmt das alles nicht oder du bist Teil der Verschwörung. Genau, das ist Teil der Verschwörung. Und dann, statt zu antworten, rantet er sich in ein Gebrüll hinein. Das müsst ihr eigentlich gesehen haben. Ja, muss man mal angucken. Das müsst ihr euch angucken. Und der Moderator, der Chefmoderator, sagt dann so eigentlich, schalten Sie nächste Woche wieder ein, wir haben heute offensichtlich einen Idioten zu Gast. Und im Hintergrund brüllt er immer noch, die neue Weltordnung, bla bla. Also der Typ ist auch noch dazu, eben genau wie Trump auch so eine Figur ist, die in seinem eigenen Narzissmus ertrunken ist. Aber halt auch richtig gefährlich. Ne? Ja, also auch diese ganzen weil so viele Leute ihm glauben. Dann hast du wieder das Thema mit halt die Verschwörungstheorien. Da werde ich demnächst auch nochmal ein Video zu machen, was da halt dann für Für das Robin ist, übrigens für einen Monat aufgenommen. Das ist auch schon fertig. Das Video ist fertig. Ich habe es nur noch nicht hochgeladen. Ich war jetzt im Urlaub und dann gab andere Sachen zu tun. Wollen wir mal ganz kurz dazu kommen, was wir eigentlich den. Genau, ich würde es einmal kurz abschließen, sozusagen das Thema. Wir sind auch jetzt schon sehr lange in der Folge. Was ist passiert? Dieser Typ hat halt lange sich auf Free Speech, also auf Meinungsfreiheit rumreiten lassen, dass er gesagt hat, also ich darf das alles sagen, weil das ist ja nur meine Meinung. Und dann. Es hat sich niemand getraut. Also es gab immer wieder, dass er irgendwie so einen YouTube-Strike hier bekommen hat, weil das halt wirklich mal so krass übertrieben hat, dass YouTube da einen Strike für geben musste. Hier ist mal irgendwie irgendwas gelöscht worden oder geblockt worden oder was weiß ich. Und es gab immer wieder Petitionen an alle Plattformen, auf denen er unterwegs ist. Und auch, ne, so, sperrt den Typen nochmal weg. Das kann doch nicht sein, dass der hier frei rumlaufen darf. Und witzigerweise hat jetzt letzte Woche eine Plattform angefangen, die kannte ich gar nicht. So eine ganz kleine Podcast-Plattform. So klein ist die, glaube ich, nicht in den USA. Unbekannt. Hallo, David. Weißt du, warum die, das muss eine lächerlich kleine Podcast-Plattform sein. Stimmt, jetzt. Lästerschwestern sind nämlich nicht da gelistet. Also lächerlich. Lächerlich. Auf jeden Fall hat eine ne, also anscheinend doch nicht ganz so kleine, aber jetzt nicht weltweit aktive Podcast-Plattform hat gesagt so, ja, nö, den Podcast von dem Typen, den lassen wir bei uns nicht drauf, weil der Typ ist einfach nicht konform mit den Dingen, die wir für auch richtig bei uns halten. Haben wollen. Und das hat plötzlich eine Lawine losgetreten. Krass. Daraufhin haben alle anderen Podcast-Plattformen, so Apple und ich glaube Spotify auch. YouTube haben seinen Account. YouTube hat es dann runtergezogen. Und der ist dann wirklich überall auf Social Media plötzlich gebannt worden. Und zwar innerhalb von kürzester Zeit. Also es hat sich einfach nur einer getraut. Ich glaube, es war wirklich so ein Ding so, ja, wir können das ja nicht machen, weil dann verklagt er uns irgendwie für freie Meinungsäußerung. Und nachdem dann angefangen haben, so die anderen großen Plattformen das zu machen, haben die anderen sich gedacht so, ja. Gut, der wird jetzt nicht gegen Google klagen. Der kann ja nicht gegen alle klagen, also machen wir jetzt mal alle nicht. Aber ne, solche Unternehmen wie Apple, Google und Facebook, also lächerlich, die haben das Geld, ne? Aber, finde ich ganz toll, finde ich ein bisschen schade, dass das so lange gedauert hat. Aber jetzt wirklich zu sagen so, wir entziehen hier jemanden, der gegen alle unsere Guidelines verstößt, jetzt auch Nicht gegen alle Guidelines. Gegen alle. Bei Twitter hat er nicht gegen die Guidelines verstoßen. Ja. Denn die haben ihn als einzige Plattform nicht. Ja, aber weißt du warum? Wenn sie ihn bannen, dann verlieren sie 100% der Nutzer, die sie diesen Monat hinzugewonnen haben. Ne? Also, weil die sind ja so am Ende, was das Wachstum angeht. Ja, deswegen, ist das so? Ja, Twitter geht ganz schlecht. Also, Twitter hat jetzt, weil sie jetzt auch angefangen haben, Fake-Accounts zu löschen, zum ersten Mal kein positives Nutzerwachstum mehr gehabt. Und das, also Twitter ist als Unternehmen geht es denen schon lange nicht mehr so gut. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht tatsächlich mit in die Entscheidung rein. Ich meine, bei Twitter darfst du alles. Da darfst du Leute beleidigen, da darfst du sie anscheißen. Ja. Du hast zwar mittlerweile die Möglichkeit, alles zu flaggen und dann quasi zur Überprüfung zu schicken, aber da kommt so viel. Es arbeitet da ja auch nicht mehr so wirklich jemand. Ne? Also wir sitzen hier ja, also das Twitter-Büro ist eine Straße weiter von uns gewesen hier, wo wir jetzt gerade sitzen. Und da waren wir tatsächlich mal. Für den Webvideopreis. Die haben da mal ein Meeting gehabt bei Twitter. Und das ganze Büro gibt es nicht mehr. Und ich glaube, auch keiner der Leute, die da damals gearbeitet haben, arbeitet wirklich mehr für Twitter. Ich glaube, ein oder zwei Leute noch in Deutschland. Aber das ist, die sind als Unternehmen. Aber ja, genau, also ich würde mir wünschen. Die sind als Krisenberater mit den Webvideopreisleuten zum Oscar gehört. Aber ich würde mir wünschen, dass sowas mehr passiert. Ich meine, gerade in dieser Fake-News-Debatte gerade, dass man halt wirklich einfach mehr sagt, so Leute, die einfach Hass verbreiten und die, ne? Und das, dann hast du aber natürlich direkt wieder das Problem, dass es die Leute geben wird, genau, die auf der anderen Seite, wie definierst die das instrumentalisieren. Du das so? Genau, ist das jetzt Zensur und so? Deswegen ist es super schwierig, aber in diesem Fall kann, glaube ich, keiner dagegen argumentieren, dass das, was der gesagt hat, in irgendeiner Form faktenbasiert ist. Das ist ja wie hierzulande, Leute. Also wir hatten neulich wieder das Ding, du hast es vielleicht mitbekommen, dass diese eine Holocaust-Leugnerin geklagt hat. Die hat gesagt, das ist ja freie Meinungsäußerung und der oberste Gerichtshof hat mittlerweile entschieden, man alle kriegt ein Shit together. Ja, und das war die offizielle, Rechtsprechung. So, und dann gab es wieder tatsächlich unter dem Spiegelartikel und wo du das alles gelesen hast, gab es dann Leute, die, ja, aber wie kann das sein für ihre eigene Meinung? Und dann müssen dann immer wieder noch Leute darunter schreiben, den Holocaust zu leugnen, ist keine eigene Meinung. Das ist, ne, das ist einfach eine Geschichtsschändung, kann man so sagen. Und in dem Fall ist es ja bei ihm genauso. Also so Sachen wie Sandy Hook zu leugnen, ist einfach gefährlich. Ja. So, und das ist, die sind vor allen Dingen die Dinge, die das impliziert und die das vielleicht auslöst. Ja, wie du gesagt, hast es ja ist bei Pizzagate. Jemand mit einer Waffe in den Pizzaladen reingegangen und hat versucht, Leute zu erschießen, weil er bei dem gehört hat, dass da angeblich ein Pädophilenring drin ist, was nicht gestimmt hat und zwar in keinster Weise. Ja gut, naja. Das war's. Wir sind ein bisschen länger geworden diese Woche, weil sehr viele Themen waren. Wir haben uns, ich habe jeden Tag, wenn wir uns Nachrichten geschickt haben, gedacht so, shit, es wird länger. Der Podcast wird ein bisschen länger. Aber das ist gerade offensichtlich, die Hitze schlägt den Leuten auf den Intelligenzquotienten. Ja, von wegen Sommerpause. Hier geht's ab. Hier geht's ab. Aber auch nur bei den Lästerschwestern. Ihr könnt alle anderen Sachen sein lassen. Im Kino ist langweilig. Bei den Spielen geht's erst wieder im September los. Ja. Bei den Lästerschwestern ist aber immer Party. Immer. Wir verabschieden uns. Bis zur nächsten Party.